Gut, dann kommen wir, glaube ich, direkt ja, zu Top 0 Organisatorisches. Da sehe ich heute nichts außer der Reihe stehen. Top 1, laufende Projekte. Da haben wir zum nächsten Mal Frag deinen Bundestagsabgeordneten. Kann dazu jemand was erzählen und sagen? Ja, ich habe ja kurz einen Kommentar reingeschrieben. Also es laufen trotzdem so die Antworten der Bundestagsabgeordneten bei mir ein. Es gab inzwischen 16 Reaktionen auf unsere Fragen. 14 davon waren Antworten oder Positionen, Kommentare zu unseren Fragen. 2 haben nicht geantwortet auf die Fragen. Einer war ja Gabriel und ich hatte es das letzte Mal schon erzählt. Da gab es ja auch von uns eine entsprechende Pressemitteilung. Ich hoffe auf noch mehr Antworten, weil eine statistische Auswertung mit 14 Antworten und Schlüsse ziehen ist natürlich schwierig. Kannst du was sagen über die Verteilung auf die Parteien? Ja, habe ich festgehalten. Möchtest du es ganz genau wissen, dann muss ich es mir kurz aufrufen. Also es verteilt sich schon auf SPD, CDU, Grüne. Ja, ich glaube, das waren sie bisher auch. Wobei, so ganz vorsichtige Tendenz ist, dass die CDU am ausführlichsten antwortet. Oder gar nicht. Okay, danke. Wir haben ja noch nichts Neues dazu gekriegt in Niedersachsen. Ja, wobei mir fehlen auch immer noch Infos von Landesverbänden, wie viele Fragen denn ungefähr rausgegangen sind. Dann können wir das hier auf jeden Fall mal als Frage für jeden einzelnen Folgefolge mit reinnehmen. Ihr habt noch eine Anmerkung dazu? Ja, gerne. Nur kurzes Feedback. Danny, falls du gerade was sagen wolltest, hat man es nicht gehört. Olaf, bitte. Ach so. Okay. Habe ich jetzt nicht gesehen, dass jemand anderer gesprochen hat. Okay. Vielleicht eine Anmerkung, die ich besser unter PolGF Bayern bringen sollte, aber ich tue es jetzt schon mal. Wir haben eine Antwort, eine ziemlich ausführliche Antwort von Daniela Ludwig, Bundestagsabgeordnete für Rosenheim. Das sind 3 Seiten. Sie geht auf wirklich jeden Punkt ein. Das möchte ich jetzt hier nicht vortragen. Es ist aber auch nicht umgangssprachlich. Das heißt also, man muss es dechiffrieren, wenn man es mitteilen möchte, und dann natürlich komprimieren. Nur zur Tendenz. Also insgesamt befürwortet sie TTIP, wobei sie immer sagt, es muss aber auch noch Transparenz geübt werden und es ist ja noch nicht ausverhandelt. Die letzte Frage, die wir auch gestellt hatten bei CETA, das sieht genauso aus. Es ist noch nicht übersetzt in alle 24 EU-Amtssprachen und dann würde ja erstmal die Analyse des vorliegenden Textes noch nötig sein, um abschließend das zu beurteilen. Dazu noch eine andere Geschichte. Ich bin thematisch an dem Thema weiter dran, insofern, dass ich heute dem Bundestagsabgeordneten der CSU aus Altötting auch eine Frage gestellt habe. Er möge doch bitte umgangssprachlich dies eine oder das andere oder zumindest seine Grundeinstellung zu TTIP mitteilen. Das möchte er auch noch bis morgen Nachmittag oder morgen Abend machen. Insofern, da kommt was. Das ist also ein Projekt, dass wir tatsächlich etwas längerfristig denken müssen. Offensichtlich, das ist jetzt ein Schreiben von der Ludwig, datiert auf den 9. März. Ihr wisst, welches Datum wir heute haben. Das ist erst letzte Woche, Ende letzter Woche eingetroffen. Also das zieht sich. Ja, nochmal bitte und Hinweis, schick mir doch bitte die Antworten, damit ich sie einmal zentral sammeln kann, egal was wir dann letztlich damit machen. Es gibt noch eins, was mir heute aufgefallen ist. Es gibt eine Website und leider ist mir jetzt der Link entfallen, aber sobald ich ihn gleich nachgeschaut habe, werde ich ihn ins Pad posten. Eine Website, wo ich meine Bundestagsabgeordnete ihre Standpunkte darlegen. Meistens kritisch oder ablehnend, aber nichtsdestotrotz ist es online. Nicht sehr viele, ich glaube es sind 16 gewesen, als ich es das letzte Mal gesehen habe. Aber vielleicht ist das interessant für dich. Ja, für mich, für uns interessant, gerne. Okay, Okay, gibt es noch jemanden, der von dem Progress was dazu erzählen kann, wie im Moment der Rücklauf ist? Scheinbar ist dem erstmal nicht so. Das heißt, ich glaube, wir können, / müssen diesen Punkt erstmal hinter uns lassen. Und den Wahlkampf Bremen werden wir überspringen, wenn ich das richtig sehe, weil da notiert wurde, wir sollen noch warten, bis Michael Ebner aus dem Wahlkampf Marvel Bremen kommt, was natürlich auch Sinn macht. Das heißt, wir wären beim nächsten Punkt bei den Freiheitsservern angelangt. / was gibt's Neues? Um es kurz zu machen, es gibt nichts Neues. Wer Anschluss sucht, kann ab Zeile 71 schauen. Da sind alle weiterführenden Links für diese Initiative. Und bei mir persönlich sieht es so aus, dass ich die nächsten 2 Wochen auch privat ziemlich viel zu tun habe. Von daher glaube ich nicht, dass ich persönlich da in den nächsten 2 Wochen noch groß was tun kann. Aber ihr wisst, wie das mit ehrenamtlicher Arbeit ist. Solche Phasen gibt es. Das heißt nicht, dass die Sache einschläft. Und ja, wie gesagt, das, was am wichtigsten wäre, wäre, dass jetzt die 2 Stellenausschreibungen zu dieser Initiative veröffentlicht werden auf dem BUFO-Vorstandsportal. Ist noch nicht geschehen, wird sicherlich bald geschehen. Gibt es irgendwelche Fragen noch? Offenbar nicht. Ich hätte noch kurz eine kurze Frage, und zwar, wer hat die denn geschrieben? Ich habe dazu einen Entwurf geschrieben und habe den an Bernd TH per E-Mail geschickt. Okay, gut, danke. Gern geschehen. So, noch weitere Fragen? Scheinbar nicht. So, glaube ich, können wir das Thema für heute auch wieder hinter uns lassen und zur SG Presse Bund weitergehen. Olaf, ich glaube, das ist wieder deine Domäne. Danke. Letzte Woche waren ja nicht alle PolGFs hier im Mumble aus Gründen. Wir haben am 25. 26. April in Weimar eine zweitägige Pressetagung der SG Presse Bund. In diesem Zusammenhang bitte, wenn ihr das noch nicht getan habt, nennt mir die aktuell bei euch in den Landesverbänden für die Presse zuständigen Leute. Piraten, und dann kann ich sie auch direkt ansprechen. Ansonsten ist das ein Treffen, das vor dem Hintergrund der Vorbereitungen auf die Bundestagswahl 2017 auch stattfindet. Es ist jetzt an der Zeit, unsere Strukturen nochmal zu überprüfen. Wir werden demnächst einen Stresstest durchführen müssen. Eigentlich sind wir immer irgendwie abgelenkt und tun Dinge. Aber wir müssen mal reden. Insofern habe ich letztes Wochenende auch an die SG Presse Bund Mitarbeitenden geschrieben, sie nochmal eingeladen, mir also Input zu geben, ob sie noch irgendwelche Bedarfe haben, worüber auch geredet werden muss oder welche Probleme gelöst werden soll. Darum bitte, wenn ihr euch anmelden könnt, dann tut es bitte über dieses Pad, das ich hier drin zu stehen habe, denn es gibt ein Kontingent, eure Unterkunft ist bezahlt, auch das Frühstück ist bezahlt von der Piratenpartei Deutschland. Wir haben 40 Betten, wenn ihr ein Hotel haben wollt, dann könnt ihr das natürlich auf eigene Kosten auch buchen, aber wir haben ein Kontingent. Euch soll es an nichts fehlen, aber wir müssen reden, wir müssen sprechen über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Piraten. Danke. Fragen dazu? Ja, ich wollte fragen, ich habe eine Buchung gemacht bei der Jugendherberge schon. Soll ich die dann stornieren? Ja, bitte storniere das, wenn du diese Buchung nicht aufrechterhalten möchtest. Du kannst natürlich auf eigene Kosten das weiter betreiben, aber bist gerne und herzlich eingeladen, unter dem Schirm der Piratenpartei Deutschland dort zu nächtigen. Gut, dann werde ich das denen auch mitteilen, also dass ich dann da bin, aber unter dem Dach der Piratenpartei sozusagen. Ja, das ist eine leichte Unannehmlichkeit, aber ich denke, die Kostenersparnis wiegt diesen Anruf auf. Ja, kein Problem, danke. Olaf, ich hatte es vergessen, als ich da mit dir telefoniert habe. Soll ich mich da auch anmelden oder wie möchtest du es? Ja, bitte. Ich habe festgestellt, in den Pads steht niemand vom Bundesvorstand, obgleich ich weiß, dass der Bundesvorstand, mindestens zwei Leute vom Bundesvorstand dort sein werden und wollen. Insofern bitte tragt euch ein. Ihr könnt auch reinschreiben, dass ihr keine Unterkunft haben wollt, aber bitte wenigstens mitteilen, dass ihr kommt, sodass wir also das Kontingent des Seminarraumes auch wissen. Nee, habe ich. Ich habe mich eingetragen. Also ich habe das voll als Termin drin, aber ich hab's. Tut mir leid, Olaf. Kein Problem. Vielen Dank. Ach so, vielleicht an dieser Stelle sollte jemand vorbeikommen und ein Streaming erbitten oder machen können, dann ist er herzlich eingeladen, sich auch bei uns Ansprechpartnern zu melden. Wir bereiten zwar etwas vor, aber das Streaming haben wir bis jetzt noch nicht mit einem verantwortungsvollen Piraten benennen können. Lass uns mal darüber nochmal telefonieren. Ich nenne dir ein paar Kontakte, die streamen können. Super, danke. Oh, Christos, ich höre dich noch. Bitte? Du hast hier Perma-Übertragung, also du rauschst noch so ein bisschen im Hintergrund. Ja, mein, warte. Ist jetzt nicht so schlimm. Doch, er klingt wie Darth Vader. Ich sag, das ist nicht so schlimm. Ja, jetzt okay, passt. Also gut, soweit zur Technik, dann wäre das der Punkt Presse gewesen. Wir können weitergehen direkt zu den Folgeberichten. Jetzt macht es eigentlich gar keinen Sinn, dass ich überhaupt abgewürgt habe, weil du bist schon wieder dran, Christos. Oh, jetzt ist er weg. Das ist jetzt blöd. Ah, jetzt nochmal. Jetzt ist besser, ja, und ich habe gerade gesagt, es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass ich überhaupt in die Parade gefahren bin, weil du bist gerade wieder dran mit Grundbericht. Ja, es ist ja nicht schlimm. Es ist eher schlimmer, wenn Leute da irgendwie dadurch beeinträchtigt werden, wenn ich dran bin. Also auf Bundesebene tun wir ja momentan relativ viel. Der Michael Ebner kümmert sich verstärkt um Bremen. Und da gibt es Bremen als solches, gibt es ja zwei Kampagnenrichtlinien, eine Kampagne in Bremen, das habt ihr ja mitbekommen mit den Plakaten. Alle paar Tage wird da was rauskommen an Plakate, die Pressesprecherin Anne dort macht aus meiner Sicht super Arbeit. Die hat die Woche 2 bis 3 Print, also Abdrucke, soweit ich das mitbekommen habe. Bremerhaven hat ebenfalls eine gute Konstellation. Die haben dieses gläserne Mobil dort. Da gab es wohl ein paar Probleme mit der, als sie begriffen haben, dass wir dort permanent auf dem Marktplatz sind. Fand das die Stadt als solches nicht so dolle, aber grundsätzlich ist es okay. Wir haben da eine Möglichkeit gefunden, dass wir trotzdem weiterstehen, sprich alle 500 Meter ein paar Tage irgendwie hin und her schieben, sodass sich da keiner aufregt. Dann gibt es von unserer Seite die Öffentlichkeitsarbeit, also sprich um Monopol, Bernd Schreiner, meiner einer und Sven und ein paar andere Leute. Wir haben einen Redakteur gewonnen für Freifunk. Wir haben einen Freifunkbeauftragten ernannt, das haben wir heute auch als PM rausgeschickt, steht dann drinne. Das ist unter Zeile 102. Ich habe mich dann im Endeffekt entschlossen, oder nach mehrmaligen Bitten, dass ich jetzt auch blogge, habe dann, einen Fehler habe ich selber gemacht, indem ich halt den Blog über TTIP verpennt habe, uns selber anzubieten, also sprich der Bundeswebseite, dann wäre es halt auch besser. Ich habe, also sprich, 3 Blogs rausgeballert. Es kommt ein Blog raus über Fracking jetzt die Woche bezüglich der Ministerin, die ein Fracking-Gesetz am 1. April rausgeben will. Da werde ich halt auf die anderen Parteien drangehen. Also sprich, mein spezieller Feind ist, also mein spezieller momentan, den ich halt ganz gerne angreife, ist der Gabriel. Das ist so die Strategie, die ich fahre. Ja, ansonsten war ich im NSA-Ausschuss am Donnerstag, habe mich mit ein paar Piraten in Berlin getroffen, es war sehr angenehm. Fahre diese Woche Donnerstag nochmal darüber, versuche dann halt nur einen Tag, also dass ich nur einen Tag da sein werde. Die Öffentlichkeitsarbeit, weiß ich gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, findet jetzt Montagabend statt. Das ist unser Folgevorbereitungstreffen, zusätzlich noch eine Öffentlichkeitsarbeit der Webseite, wie wir da vorgehen. Und zusätzlich haben wir morgens ein 5-minütiges Telco, die wir Montag, Mittwoch und Freitag noch tätigen, um das Ganze ein bisschen zu professionalisieren. Was im Endeffekt bedeutet, wir setzen Themen, was steht an, was müssen wir auf der Webseite reinmachen. Und da ist es halt auch ganz angenehm, wenn Leute da wieder Input geben. Ansonsten, ja, auch die Pressearbeit tut Dinge und ich bin relativ froh, dass der Olaf die Organisation übernommen hat für das SG-Pressetreffen. Das ist aus meiner Sicht professionell und das soll also aus meiner Sicht, soweit ich das mit Olaf da besprochen hatte, nicht so sein, dass da Anfängerkurse gegeben werden, sondern auch wahrhaftig auch Kurse, dass wir es ein bisschen strukturierter machen. Wenn ihr alle eure PMs anguckt, eure Webseiten, sind teilweise wochenlang nichts oder tagelang nichts rausgegeben. Wäre schön, wenn da mehr von den Landes-, also von euch Polgefs da passiert, dass ihr da drauf acht, dass da auch Output kommt. Mir ist heute aufgefallen, Niedersachsen hat einen geilen Artikel rausgeballert. Den hätten wir sicherlich auch über die Bundeswebsite vorher machen können. Nur mal so als Anregung. Ja, das sind so die Punkte, die mir einfallen. Ansonsten danke ich euch allen und es macht also definitiv Spaß. Zu der Polgef-Treffen, was wir hatten, mit dem Strategiepapier, was ich rausgegeben habe, da müssen wir uns nochmal zusammensetzen und definitiv nochmal miteinander arbeiten und das weiter voranbringen. Ist natürlich so, dass manche Leute nicht damit ganz einverstanden sind, was wir da geschrieben haben mit speziell das KMU. Ich persönlich bin davon immer noch überzeugt, dass es eine der Möglichkeiten ist, wie wir nach vorne kommen. Aber das ist halt eine Diskussionsgrundlage. So, gibt's dazu Fragen? Hätte ich euch sagen sollen, dass da irgendwie 10 nackige Mädels stehen oder so, damit ihr Fragen stellt? Leute, komm. Ich war auch gerade ganz überrascht, ja. Was? Wo? Männer? Irgendwo? Warum nur Mädels hier? Na gut. Jetzt keine Kritik von keinem. Doch. Ach, Schnappi, komm, schieß los. Ja, das hast du aber selber bemerkt mit dem Blog. Ich glaube, da kennst du auch die Leute, ne? Also Bund hätte schon gerne die Sachen zuerst und dann kann es veröffentlichen. Weil es hat nämlich dann auch, dann weiß jemand, wer eigentlich auch Christos T ist. Also wenn es auf dem Bund-Website ist, ist es ersichtlich, und sonst ist es nur die Filterbubble. Aber ansonsten sehr gut, danke. Christus, Olaf, zu dem Treffer, Frage, dieses Pressetreffer. Leute, also ist schon in der Jugendherberge, fallen Leute, die nicht über Nacht irgendwelche Kosten an? Muss da der Landesverband auch was tun oder ist das, können die so teilnehmen? Natürlich können die so teilnehmen. Es geht nur darum, dass es ein Kontingent gibt, das in Anspruch genommen werden kann. Es ist kein Muss, wer woanders übernachten kann oder gerade auch aus Weimar kommt, der darf natürlich nach Hause. Der wird nicht gezwungen, bei uns noch Partys zu feiern. Von mir auch noch kurz eine Frage. Oder wer war das gerade eben noch? Nee, ich wollte eine Antwort geben auf Schnappi, von wegen Blogs. Oder aber mach noch eine Frage, gerne. Nein, mach du erst die Antwort, das kommen wir durcheinander. Ich dachte, das wäre schon erledigt, aber bitte. Also bei den Blogs mit der Bundespressestelle als solches habe ich relativ wenig zu tun. Die Blogs auf die Bundesebene, das ist ja die AG Öffentlichkeitsarbeit, bedeutet ja, ich habe es verpennt. Was soll ich da jetzt groß drum rumlabern? Ich habe es rausgeballert und ich habe die eigene Regel selber nicht beachtet, die ich jenen erzähle. Und wenn es halt irgendwo veröffentlicht ist, dann geht es nicht über die Bundesebene, weil wir dort bei Google News veröffentlicht sind, Alex. Und wenn es irgendwo anders halt schon mal draußen ist, dann könnten wir den Google News Status verlieren. Und dementsprechend ist das halt blöd. Aber ich bin ja lernfähig, was bedeutet, dass ich jetzt das Fracking-Teil halt morgen über die Bundeswebseite raushaue, dann erst über mein Blog und dann erst über Kompass oder sonst was. Aber die Teile, die Blogs, die ich da geschrieben habe, zwei davon sind im Kompass gegangen und die sind hochgegangen bis zum Meeting. Ja. Also relativ gut. Wäre natürlich über die Bundesseite besser gewesen. Schon okay. Seko macht es ja auch nicht anders. Also wir können es auch anhauen deswegen. Christus, ich habe da auf dem Blog da mal kurz da gelesen über Varoufakis, der Artikel. Und was mir aufgefallen ist, halt, man stellt so schön, ja, die Sachlage ein bisschen da. Varrogate, aber es gibt irgendwie keine große Konsequenz. Jetzt, es ist keine Forderung oder so, es ist so irgendwie lila Launebär und alles ist gut. Friede, Feuer, Eierkuchen, so habe ich den Eindruck. Aber nicht irgendwie, dass jetzt, was jetzt zum Beispiel hochkommt, seit ein paar Tagen gefordert wird, dass zum Beispiel der Günther ja auch zurücktritt oder so, da die Stelle bei der Talkshow räumt und ja, also da Konsequenzen auch draus zieht, irgendwie persönliche. Und da ist jetzt in dem Blog nichts davon zu lesen, finde ich. Eigentlich schade, dass man da nicht ein bisschen offensiver vorangehen könnte. Stefan, du weißt schon, dass der ja auch dem Sendung, Quatsch, die Sendung dem ja auch gehört, ne? Also dass es seine Firma ist. Und du forderst gerade, dass er aus seiner Firma zurücktritt, als Chef. Ja, Moment mal kurz. Das war eine Frage an Christos. Von daher lass erstmal Christos antworten. Also ich habe Varoufakis war mir nicht die Konsequenz wichtig, ich erkläre das gerne. Es war mir einfach nur dahingehend wichtig zu erklären, wie das in der momentanen Situation ist. Es ist dieses drauf auf die Griechen, ich bin ja selber Grieche, immer draufbashen ist relativ schwierig. Ich sehe das leider Gottes Willen so. Ich habe ja auch über Twitter relativ viele Journalisten im griechischen Bereich. Was die halt abgeben, dieses Aufeinanderhetzen momentan macht mir halt Sorgen und der Grieche als solches, das halt, es ist nicht meine politische Ansicht, was die Syriza sagt. Also die Syriza ist eine Partei aus dem Linksaußenspektrum. Da wollte ich jetzt nicht drauf hinaus. Also das ist nicht meine persönliche Ansicht, was die für 40 Punkte da vertreten, das ist mir ein bisschen zu utopisch. Aber was die halt gut tun, ist das, was ich halt reingeschrieben habe, dass sie dem Griechischen oder dem Griechen als solches so eine Art Stolz wiedergeben, dass sie wieder, dass mal wenigstens einer den Arsch in der Hose hat, gegen Europa zu sein. Weil die letzten 5 Jahre waren für das Volk als solches oder für die Bevölkerung eine relative Katastrophe da unten. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche. Nur wegen den Konsequenzen will jetzt auch kein Disput anfangen. Ich meine nur, es muss Konsequenzen tragen, sowas. Das könnte auch, wenn man böswillig unterstellen will, da ja auch mit Absicht gemacht haben, so Video da reinzuschneiden und ja, das bewusst dann so da so zu so tun, als wird man das, ist der Stinkefinger jetzt also Tatsache und so, obwohl er es vielleicht besser weiß. Also ich finde halt, da muss er irgendwo was federn lassen oder so. Und das kommt mir dann noch nicht drin rüber. Vielleicht können wir da nochmal einen Artikel oder so darauf aufbauend machen. Oder es wäre halt gut, wenn er eine Position da hätte, dass das nicht wieder vorkommt, so dass der Jauch mal sich an die Nase fasst oder so. Das fehlt mir, die Forderung. Ich kann mich nochmal gerne dran setzen und Blog schreiben, aber Konsequenzen, dass ich jetzt, also als erstes, wenn ich Konsequenzen von Jauch oder von was weiß ich wen fordere, Leute, ich rede in dem Moment als Polgef dieser Partei, ich will nicht auf Medien draufbashen, da habe ich in keinster Art und Weise Lust drauf. Konsequenzen kann man sicherlich ziehen, aber ich bin da nicht, ich mag das so nicht. Zwischen dem Chef. Der wird nicht getroffen. Stefan, nächste Frage. Ich würde gerade sagen, Stefan, bitte, eine Nachfrage ist okay, aber ansonsten wird das hier zu sehr ins Detail abdriften, das dann bitte nicht mehr hier in der öffentlichen Sitzung. Danke dir. Das wäre dann jetzt, falls es keine weiteren Fragen mehr zum Bund gibt, der Bund. Dann können wir jetzt weitergehen zu Baden-Württemberg, oder? Na Moment mal, ich sehe gerade eben, Baden-Württemberg und Bayern sind heute irgendwie im Protokoll vermischt. Das ist schief gelaufen. Okay, gut, das ist also, ich sehe es, also das ist also erstmal kurz pro forma, jemand aus Baden-Württemberg heute da? Ich habe doch eine Nachfrage zum Bund, nicht da. Ja, solange wir noch nicht beim nächsten sind, gerne. Und zwar, Christos, ist irgendwas geplant zum Document Freedom Day jetzt am 26. oder 25. oder morgen quasi? Ich habe irgendwas im Hinterkopf, dass da was geplant ist, aber ich sehe, dass bei uns im Channel auch die Online-Redaktion rumspringt. Also sprich der Sven oder der Monopol. Vielleicht wissen die da gerade mehr. Ich müsste jetzt gucken. Kann ich das richtig machen? Ah, Sven, du bist da, alles klar. Mach ruhig. Ich kann nicht viel sagen. Ich weiß, dass die Presse wohl eine PM rausbringen möchte zu diesem Document Freedom Day, oder? Ja, da war was. Ja, ich hoffe. jedenfalls. Weil okay, Text kriegen wir wahrscheinlich nicht. Weiß ich. Aber wenn es jemand gibt, der was dazu schreiben will für die Seite, also ja, bitte. Oder? Das wäre jetzt Monopols Einsatz. Ich wollte Werbung für Monopol machen. Ja, aber hier sind ja nur die Leute, die sowieso immer ganz viel arbeiten. Und das trotzdem, wenn einer von denen oder eine von denen, die jetzt hier sowieso schon ganz viel arbeiten, noch ein klein bisschen mehr arbeiten wollen und interessante Artikel vor allem zu Kernthemen schreiben möchten, dann sind Sie ganz, ganz herzlich willkommen in der Online-Redaktion. Wir haben da einen Extended-Werbeblock auf Abruf und der ist jetzt auch schon vorbei. Ihr wollt ja was anderes machen. Ich hatte aber mal eine Verfahrensfrage, weil wir vor 2 Wochen gesagt haben, dass wir diesen Berichtsteil irgendwie einstanzen, vielleicht gar nicht tun wollen, sondern lieber dann über Projekte, die man jetzt angeht, was zum Beispiel anliegen würde, wäre Freifunk, dass man eher über sowas spricht, also dass man zumindest versucht, das Format ein wenig zu ändern. Da gab es eigentlich ganz gute Resonanz. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch gewünscht ist. Zudem mal kurz von mir tatsächlich, ich habe das damals gelesen, das war eine Sitzung, da war ich selber nicht da. Ich habe, aus meiner Warte sah das so aus, dass es tatsächlich gewünscht ist, auch von einigen Seiten und auch mit sehr guten Argumenten, mal was an der grundlegenden Struktur der Sitzungen zu ändern. Aber wir hatten tatsächlich noch keinen neuen Masterplan und ich würde so strecken, dass wir... Mach heute einfach so weiter und komm nächste Woche Montag nochmal, dann können wir das besprechen. Nicht in der Runde, mach einfach weiter. Ja, genau, das wollte ich gerade eben sagen. Von daher, ich habe das im Hinterkopf, aber bisher habe ich quasi noch keine Alternative und jetzt einfach die alte schon mal präventiv wegzumachen, war halt irgendwie keine gute Idee. Aber ich habe das nicht vergessen, nein. So, das dazu, jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Baden-Württemberg ist raus für heute. Sind die Nachfragen an den Bund damit jetzt geklärt? Beziehungsweise, wenn es jetzt zu einem konkreten Thema Freifunk-Bundesebene aktuelle Aktionen noch Redebedarf gibt, dann können wir gerne da auch noch mal kurz zurückspringen, falls es ist. Oder den später einfügen. Der Freifunk, Geoffrey, haben wir gerade gesagt, dass es ein einzelner Punkt sein wird. Es gibt einen Themenbeauftragten mit Team und den werden wir zum Abschluss bei den Themenbeauftragten mit einbringen. Stimmt, jetzt wo wir einen Themenbeauftragten haben, können wir das natürlich auch drin. Gut, dann machen wir das so. Dann ist jetzt erstmal kurz Olaf dran. Bitteschön. Danke. Bei uns läuft im Moment eine Menge Formalfu ab. Das würde jetzt zu weit führen, da ins Detail zu gehen. Aber vielleicht für euch ganz interessant, wir haben auf der letzten Landesvorstandssitzung, letzten Donnerstag also, einen Beschluss gefasst, dass wir die Bremer Piraten mit 3.000 Euro unterstützen, also den Wahlkampf. Als nächstes haben wir am Sonntag ein Meeting gehabt. Da geht es um den Netzpolitikkongress, den wir in Kombination mit dem Bayern-Plenum abhalten wollen. Der wird wahrscheinlich am Anfang des November stattfinden, damit das gut vorbereitet ist. Wir haben uns intensive Gedanken gemacht, ob wir das vielleicht irgendwie am Ende des Sommers machen oder vielleicht Gefahr laufen, in den Kongressblock, der ja immer läuft, auch in München beispielsweise zu kommen, wo dann die Aufmerksamkeit anderen Dingen gewidmet wird, also zumindest von der Presseseite her. Wir haben uns schon mal Gedanken gemacht über die Referenten. Ich habe hier einen Link auch angegeben, falls ihr nachschauen wollt, wo wir im Moment stehen. Wir suchen tatsächlich derzeit zum Thema Industrie 4.0 hochkarätige Referenten. Nochmal zur Information, wir suchen nicht nur Bayern, wir suchen bundesweit. Dieser Kongress wird in Deutsch abgehalten, anders als etwa die Sicherheitskonferenz Anfang des Jahres, die in Englisch abgehalten wurde, werden die Referenten Deutsch sprechen. Und insofern ist es durchaus attraktiv, selbst wenn jemand zum Beispiel aus Kiel käme, wenn er etwas zu dem Thema beizutragen hat und uns voranbringt in der Diskussion um die Industrie 4.0, RFID-Chips und so weiter, Vernetzung mit dem Internet, dann ist er gerne eingeladen. Als nächsten Punkt möchte ich noch anfügen, wir bereiten gerade ein Bezirksvorständetreffen vor oder unsere Teilnahme an dem Bezirksvorständetreffen ist präziser formuliert. Das wird an den beiden kommenden Wochenendtagen in Kipfenberg ablaufen und da wird immer auch wieder eine Menge Formalfu abgehandelt. Mal schauen, was ich euch kommende Woche also dazu sagen kann. Wenn es Fragen gibt, einfach stellen. Danke. Plant ihr Aktionen zum Document Freedom Day morgen? Nein, haben wir nicht. Was möchtest du denn im Wirtschaftsbereich hören? Also Startups oder was genau möchtest du haben? Ja, es ist also tatsächlich so, dass wir uns größtenteils an dem orientieren, was bereits in Kassel destilliert wurde. Das heißt also, es kann durchaus reichen von Startups bis hin zu Industriellen, die Sachen vortragen. Jetzt mal unabhängig davon, dass auch der Begriff Industrieller oder Unternehmer einen gewissen Klang hat, der bei manchen Piraten aufstoßend wirkt, so ist es doch so, dass wir auch polarisieren wollen. Das heißt also, wenn jemand tatsächlich eine der Piratenpartei widerstrebende Position einnehmen sollte, so ist er gerne für das Plenum gesehen, denn die Selbstbeweihräucherung oder das Braten im eigenen Senf, in der eigenen Soße, ist für uns nicht zielführend. Wir wollen ja die Digitalpolitik der Zukunft umreißen können und gestalten am Ende. Das bedeutet aber auch, dass wir uns mit konträren Positionen auseinandersetzen müssen. Wenn also Referenten, die vielleicht polarisieren, keine Extremisten jedenfalls, die aber polarisieren, für uns in Frage kommen und keinen Salär verlangen von 1.000 Euro beispielsweise, was wir nicht zahlen können und wollen, dann sind sie eingeladen sozusagen. Oder zumindest seid ihr eingeladen, Sie mal anzusprechen, ob Sie an diesem netzpolitischen Kongress teilnehmen wollen. Auch nachher telefonieren. Ich habe jemanden, der hat das Fuck-Up in Hamburg organisiert. Das ist so eine Art Wirtschafts-Startups-Geschichte. Ist auch ein Pirat. Wir telefonieren. Jo, danke. Der wäre klasse für sowas. Also das ist, die machen einfach Sachen. Das passt. So, jetzt, Entschuldigung, ich hatte gerade einen Telefonanruf hier, musste ich kurz abwürgen. Ja, gut, danke dafür. Noch Fragen an Olaf? Ja, Sven, meine Hand. Bitte? Jemand schrieb mir eine DM, ob ich den Arndt meine. Ja, ich meine den Arndt. Der ist selber ein Wirtschaftsfachmann in dem Bereich. Sven. Ach so, jetzt. Ach so, das war privat geschrieben. Entschuldigung. Ja, gut. So, gut. Bayern damit am Ende, Bund am Ende, nehme ich an. Wenn dem so ist, können wir, glaube ich, weitergehen zu Berlin, falls heute jemand da ist, Bruno oder Gregor. Leider nicht. Brandenburg. Da steht was drin. Lutz, bitteschön. Ja, ich will das nicht groß weiter ausführen, was da schon drin steht, kann jeder lesen. Vielleicht noch so, bei uns gibt es die Überlegung, ihr wisst ja vielleicht, Brandenburg ist ein stolzer Besitzer des gläsernen Mobils, was jetzt auch im Wahlkampf Einsatz ist. Und da die Kosten relativ hoch sind und es sozusagen für uns immer schwieriger wird, auch die Unterhalt zu bestreiten. Von dem Teil gab es jetzt so Meinungen, dass das verkauft werden soll. Es gibt auch bei uns zwei Untergliederungen, die dieses übernehmen wollen, weil sie der Meinung sind, es wäre auf Landesebene schlecht versorgt, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil es eigentlich das gläserne Mobil recht gut verpflegt wird von uns. Also von dem nochmal insofern der Aufruf, also die Debatte läuft. Letzten Endes wird es wahrscheinlich die Basis entscheiden müssen, was mit diesem Gläsermobil laufen soll. Wenn es andere Landesverbände gibt, die da Interesse hätten, bitte bei uns beim Landesvorstand in Brandenburg melden. Guten Abend zusammen. Guten Abend, was gibt's denn? Ich wollte Bescheid sagen. Beziehungsweise wer ist da? Ich bin die Lebenspartnerin von Manfred Schramm oder auch kurz Masch, politischer GF hier in NRW. Und ich wollte nur Bescheid sagen, dass Masch immer noch in einer Ratssitzung hängt und deswegen halt wohl hier nicht dran teilnehmen kann. Ah, wunderbar. Okay, danke dir für die Info. Werde ich vermerken. Danke dir. Schönen Abend und Grüße an Masch. Werde ich ausrichten. So, dann noch Fragen, Beiträge, Ähnliches zu Brandenburg? Ja, ich wurde eingeladen aus Brandenburg, Lutz, und zwar Ende Mai. Jetzt suche ich den verdammten Link. Da habt ihr irgendeinen Kongress, eine Sitzung oder irgend sowas in der Richtung. Kannst du mir dazu was sagen? Wenn ich den Link irgendwo finde, dann poste ich den. Ich weiß nicht, ob du vielleicht die Landes, das, also die Mitgliederversammlung meinst. Also Ende Mai muss ich mal gucken in meinem Terminkalender. Von wem hast du den gekriegt? Von uns, vom LAVO, oder? Warte, ich habe den Link. Ne Marina, genau, ne Marina, das am Ende Mai. Kann ich dir nicht zusagen, von DOS, Regionalverband DOS. Achso, ist ein Regional, na gut, okay, sorry. Ja, dazu muss ich sagen, Marina bei uns war vor, na, sagen wir, anderthalb Jahren eingeschlafen, wurde jetzt so ein bisschen von einigen aktiviert, wobei ich sagen muss, das sind sozusagen Basisaktivitäten, die sind nicht mit dem Landesvorstand abgestimmt. Will das auch nicht unbedingt blockieren, weil die Basis soll ja machen, passiert schon sowieso viel zu wenig. Und ja, da kann es halt auch mal vorkommen, dass da mal Gliederungen meinen, dann eben halt großartig einzuladen. Das muss man dann eben halt sehen, wer da einlädt. Sorry, ich wollte dich jetzt nicht vorführen, Lutz. Ich dachte, das wäre von euch und ich wollte ein paar fragen, was ich da machen soll. Sorry. Kein Problem. Ich lebe jeden Tag mit der Situation. Dann habe ich auch noch eine Frage. Wer ist im Moment hauptverantwortlich für die Presse im Landesvorstand? Das ist unser 1V Michael Hensel mit mir zusammen. Allerdings haben wir einen Pressebeauftragten, der nun, das war noch vor der Berlin-Vorstandswahl, das ist der Harry Hensler, der eigentlich bei uns noch Presseverantwortlicher ist. Vielen Dank. Cooler Wortmeldung. Ja. Lutz, was ist mit der Journalistin, die wir als Presseverantwortlicher haben? Ist da irgendwie die Luft raus? Kann ich nicht sagen. Ich habe versucht, mehrere Gespräche zu führen. Mir wurde immer wieder versichert, ja, ich komme dann und dann und dann. Muss man sagen, da gab es auch schwere persönliche Schicksalsschläge, die da vorliegen. Und offensichtlich schafft sie es eigentlich irgendwie nicht, wieder bei uns aktiv zu werden. Also insofern nehme ich das mal so hin, dass da bisher nichts auf Anspruch passiert ist. Weil Harry ist ja voll, aber das müssen wir dann nicht hier machen, als Schatzmeister voll ausgelastet. Ich weiß, aber... Okay, danke. Ja, müssen wir irgendwas tun. Okay. Gut, noch weitere Fragen an Lutz? Ja, gibt es bei euch Aktionen morgen zum Document Freedom Day? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Zu was? Zum Document Freedom Day, der morgen stattfindet weltweit. Gibt es da Dinge, die ihr tut? Also da ist mir nichts bekannt. Wir haben ein paar Bestrebungen in einzelne Gliederungen zum Frühling der Freiheit, soll was laufen, aber für morgen ist nichts geplant, so viel ich weiß. Okay, danke. Ich habe noch eine Sache, die ich total verpennt habe. Anonymous Deutschland unterstützt uns wieder, jetzt seit neuerdings. Bei jedem Blog oder bei jeder Aktion, die wir machen als Piratenpartei, hat sie uns auch oder mich aufgefordert, können wir gerne das auf ihren Blog oder auf ihren Terminkalender draufschreiben. Also das ist jetzt so seit neuerdings. Die mögen uns wieder, will ich damit sagen. Wow, danke für die Info. Ich suche den Link raus, irgendwo in meiner Twitter-Timeline hat er mich aufgefordert und auch PDM. Also die sind begeistert, in welche Arbeit wir gehen und dass wir wieder, oder dass wir in die richtige Richtung sind. Ich will hier nicht noch weiter sagen. Und die sind, also Anonymous als solches steht wieder, oder zumindest hinter unseren Aktionen. Also irgendwelche komischen politischen Sachen interessiert sie nicht. Aber wenn wir Aktionen haben, in irgendeiner Art und Weise, können wir sie gerne dort draufschreiben. Und Anonymous wird sie uns auch über ihre Kanäle unterstützen. Okay, dazu noch was? Oder noch weitere Fragen an Brandenburg? Es scheint nicht so, dann gehen wir weiter. Bremen wäre die nächsten, aber das schieben wir noch nach hinten, weil ich da irgendwie oben erwähnt noch auf Michael warte und auch den Christian nicht hier sehe, wenn ich mich nicht täusche. Und dann Hamburg. Ist aus Hamburg jemand da? Hessen. Alex, bitte. Das meiste steht im Pad drinne. Und ja, wir haben uns immer eigentlich beschlossen, dass wir uns kurz fassen wollten. Und das halte ich jetzt mal daran. Fragen? Ich habe da nichts dagegen. Ja, macht ihr morgen was zum Document Freedom Day, lieber Alex? Nein, wir machen nichts. Wir sind mit eigener internen Arbeit so zu, dass wir froh sind, wenn wir programmatisch vorankommen. Und ich finde es sehr schade. Aber ich kann mich auch nicht spalten. Okay, danke. Noch Fragen? Ach so, warte mal, sorry, ja, das hätte ich noch gar nicht ich bin in Kontakt mit Birgitta Jonstitier, um mit ihr einen Tag in nächster Zeit zu machen, wie erfolgreich die Piraten in Island sind, wegen Programm, weil wir in Hessen ja die Möglichkeit haben, ihr erinnert euch ja, Piraten haben ihr Programm resettet und jetzt wollen wir das nach isländischem Prinzip für Hessen anwenden und da koordiniere ich gerade mit ihr die Termine, dass sie, falls sie es schafft, mal nach Deutschland zu kommen, nach Frankfurt vielleicht oder per Videostream auf einen Workshop-Tag mal da was zu sprechen. Gegebenenfalls Mumble oder so, aber das koordiniere ich gerade mit ihr. Gut, ich höre sonst auch nur Schweigen im Walde, das heißt, ich glaube, wir können gleich weiterspringen. Niedersachsen? Moin Moin. Also die Fragen vorweggenommen, nichts Neues von den MDBs. Zum Document Freedom Day machen wir auch nichts. Unter der Woche was zu machen ist immer ziemlich schlecht. Und Presseverantwortlichen habe ich auch reingeschrieben aus dem LAFO heraus. Dann möchte ich doch mal wieder ein bisschen dafür sorgen, dass so ein paar Menschen sich mit Inhalten auseinandersetzen und habe dazu alles durchgeforstet, was so im Wiki zu finden war, aus den Landesverbänden, wo mal Programmideen aufgetaucht sind. Festgestellt, so um die 200 haben wir uns noch nicht zu eigen gemacht. Mal gucken, was dabei rauskommt, wenn ich das demnächst an die Basis schicke. Bei der Gelegenheit bin ich darauf gestoßen, dass es ja so eine schöne, ein schönes Projekt von Seiten der EU gibt, was die ländliche Entwicklung betrifft. Unsere Landesregierung hat das dann in einer Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung zusammengefasst. Und dabei ist mir die Idee gekommen, sowas müsste es doch eigentlich in allen Bundesländern geben, zumindest in denen, die verstärkt mit Landwirtschaft zu tun haben, sodass sich mal die Frage stellt, was machen die Länder eigentlich aus? Ich würde ganz gerne sehen, dass sich so ein, zwei Piraten aus jedem Landesverband finden, die sich dann vielleicht mal in Gänze im Mumble treffen, um zu gucken, was kann man oder was gibt es für Gemeinsamkeiten in den jeweiligen Programmen, was gibt es für Unterschiede und was hat das gegebenenfalls auch tatsächlich für Auswirkungen. Und wenn wir das dann geschickt kommunizieren, dann könnten wir vielleicht auch mal der Landbevölkerung zeigen, dass wir uns für ihre Probleme interessieren. Denn bisher sind wir eigentlich mehr verstärkt so im städtischen Bereich unterwegs, weniger im ländlichen. Und das ist eigentlich auch schon so meine Hauptfrage an euch jetzt. Was haltet ihr prinzipiell von dieser Idee? Ich finde die gut. Machen. Was doch, piratiges Mandat und so. Ja, also die Frage ist eigentlich auch so in die Runde bei dir, dass sich da tatsächlich dann auch landwirtschaftlich interessiert, also nicht landwirtschaftlich, sondern mehr ländlich interessierte Piraten bei euch überall finden. Also in unserem Landesverband ist das auf jeden Fall die Hälfte der Aktiven. Von daher gäbe es da schon Ansatzpunkte. Okay, das hört sich schon mal gut an. Gut, dann werde ich da was in die Wege leiern. Ich habe eine Frage mitbekommen wegen Island aus Hessen, als ich das Pad gelesen habe. Sorry, dass ich jetzt wieder eingreife. Ich habe oben ab Seite, ab Zeile, oh Gott, wo ist das denn? 112, eine kurze Analyse von Island geballert. Wir haben Kontakt zu Island, und zwar ist ein Pirat dort, der an der Uni arbeitet als Prof. Und der hat uns da was zur Verfügung gegeben, Wir sind also dran, da wirklich auszuwerten, was da genau passiert ist. Das ist jetzt die Analyse als solches, ist jetzt einfach mal so übernommen von mir, ohne dass ich da irgendwie was dazu sage oder schreibe. Also uns ist bewusst, dass Island wichtig ist und dass Island den richtigen Weg gegangen ist, aus meiner Sicht zumindest. Also es ist nicht so, dass wir es nicht begriffen haben. Wir versuchen da zu gucken, was da passiert ist. Wobei man, glaube ich, schon mal darauf hinweisen muss, dass die hohen Prozentwerte da momentan nur Umfragewerte sind. Das ist noch kein Wahlergebnis, wenn ich das richtig sehe. Ja, aber Thomas, die Isländer hatten ähnlich wie die deutschen Piraten ein absolutes Tief von whatever und sie sind aber an ihren Grundsätzen geblieben und was auch immer, auf jeden Fall sind die wieder im aufsteigenden Ast und das zeigt mir halt persönlich, dass es machbar ist, dass wir wieder nach vorne kommen. Daran habe ich keinen Zweifel. Ich bin davon absolut überzeugt, dass wir wieder nach vorne kommen. Ja, vielen Dank, Christoph. Das ist ziemlich cool. Das finde ich auch gut. So, dann können wir hier weitergehen oder gibt es dazu noch Fragen? Scheinbar nicht. Der nächste in der Liste wäre ja dann der Masch. Der ist ja offiziell entschuldigt worden. Wir gehen also direkt weiter zu Inavigo. Ist der heute hier? Nein, der hat sich bei mir abgemeldet. Alright. Dann, ich guck mal kurz, wir haben drinstehen, nächsten Sonntag Presse-Öffentlichkeitsarbeitstreffen in der LGS, dabei eventuell neue Presseverantwortlicher. Reisebudget für Landespiraten zur Unterstützung beim Wahlkampf Bremen vom Landesvorstand beschlossen. Letzten Sonntag Real-Life-Kommunalpolitiker-Treffen mit Landesvorstand. Sonst nichts Neues bekannt, auch nichts zum Document Freedom Day. So, Fragen erübrigen sich durch Abwesenheit natürlich dann. Wir wären beim Saarland. Erich, du sagtest, bei uns nichts Neues, ne? Ja, und zwar auch nichts zum Document Freedom Day. Einfach gar nichts. Gut. Flubokor, Sachsen. There ain't no Sachsen today. Sachsen-Anhalt. Auch nicht. Schleswig-Holstein, Kathi. Die habe ich doch gesehen. Heute. Berichtigt mich mal kurz, aber ich meine, dass die Kathi heute schon hier war, oder? Die ist irgendjemand AFK gewandert, glaube ich. Nach wohin? Nach AFK gewandert. Sie ist im Moment weg. Ah ja, da sehe ich sie. Schade. Gut, dann müssen wir sie in dem Fall wohl leider auch aussparen. Schade, schade. Dann, ich lese mal kurz vor. Derzeit ist es recht ruhig im LV. Morgen, am 20.03.15, Infoveranstaltung zum Thema Fracking mit dem Umweltminister Robert Habeck in Hennstedt-Ulzburg. Die Piraten werden vor Ort sein. Am Montag Kikida-Gegendemo in Kiel. Bisher haben wir auf Facebook 1920 Menschen zugesagt zu kommen. Und am 14. und 15.04. ist das G7-Außenministertreffen in Lübeck. So. Dann wäre das Kathi Jasper, respektive Schleswig-Holstein gewesen. Fragen erübrigen sich natürlich dann leider wieder. Und wir sind bei Thüringen. Ja, also auf Piratenebene ist eigentlich keine besonderen Vorkommnisse. Aber da sehe ich gerade, hat jemand reingeschrieben, dass jetzt Sugida jetzt als Tügedier firmiert. Ja, finde ich heute auch ein bedenklich, dass die jetzt wieder Aufwind bekommen, auf Deutsch gesagt. Ja, Norman, Jan, das habe ich reingeschrieben, weil das ist vielleicht auch für die andere etwas interessant. Also in Thüringen, nachdem diese Sigida, die ja immer in Suhl waren, dort immer weniger Zuspruch kriegt haben, versuchen die das jetzt unter Tügida, und zwar mit der Taktik, dass sie jede Woche das in einer anderen Stadt anmelden wollen und so im Grunde genommen die Gegendemos ausbremsen. Das war also das erste Mal gestern in Erfurt. Da sind natürlich sehr viele entgegengetreten, so dass es für die ein relativer Flop war. Das sollte man mal beobachten, ob das in andere Länder auch sich in die Art ausweitet. Gibt es bei euch Aktionen morgen zum Document Freedom Day? Es ist nichts geplant. Gut, noch Fragen? Frage nach, vielleicht eine Anmerkung, und zwar, ist in Thüringen für den 1. Mai sind ja auch wieder mittlerweile zwei, die wir angemeldet, einmal in Saalfeld und einmal in Erfurt. Und da ist die Frage, und vermutlich in Saalfeld ist es der sogenannte dritte Weg. Das sind also recht radikale Rechte. Und vermutlich wird sich da der Großteil konzentrieren. Da ist durch die Piraten bereits in Vorarbeit Sache angemeldet. Was man da noch vielleicht suchen würde, wären irgendwelche Redner, wenn man da auch Redeslots und was Größeres vorhat, Redner aus dem Bundesbereich. Okay, danke dir. Jetzt gucke ich gerade, ich sehe jetzt, also ich betrachte jetzt erstmal den Block Thüringen damit auch als abgehakt. Bevor wir jetzt zu Top 3 gehen, sehe ich, dass jetzt der Michael Ebner es hierher geschafft hat. Das heißt, wir können jetzt zum Punkt Wahlkampf Bremen gehen, ne? Oder? Ja, gerne. Schönen guten Abend alle miteinander. Also, ich komme gerade aus der WKK-Sitzung mit den Bremern. Die hatten wir heute ausnahmsweise mal am Dienstag. Wir probieren da gerade mal so ein paar Tage durch. Dienstag hatte ich nicht wirklich bewährt, aber heute war es halt mal Dienstag. Von daher habe ich sehr aktuelle Informationen. Und zwar ist es mal wieder in der Planung oder in der Kommunikation oder wo auch immer etwas schief gegangen. Wir stehen vor dem Problem, dass wir am kommenden Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, Plakatierungsstart haben und auf die Schnelle für Bremen Stadt massiv Unterstützung brauchen. Wenn ihr das bitte in eure Verbände, in eure AGs mit reintragen könntet, ich schmeiß gleich nochmal einen Link rein von einer Seite, wo man sich dann auch eintragen kann, dass man auch so ein bisschen koordinieren kann und abschätzen kann, mit wie viel Hilfe überhaupt gerechnet werden kann. Ja, ich weiß, es ist wieder alles sehr, sehr kurzfristig. Wenigstens habe ich heute darauf bestanden, dass wir uns in der Sitzung noch diese Informationen ranziehen. Von daher sind wir jetzt da nicht überrascht worden, dass plötzlich am Freitag Plakate vor der Tür stehen. Und jetzt müssen wir halt schauen, wie wir diese Kuh schnellstmöglich wieder vom Eis bekommen. Ansonsten Bremen und Bremerhaven läuft unterschiedlich gut an, also insbesondere gut anlaufen tut Bremerhaven. Von der Wahlkampfauftaktveranstaltung habe ich ja wohl das letzte Mal schon ein bisschen berichtet. War ich da überhaupt da? Na, ich glaube schon, ich weiß schon gar nicht mehr. In Bremen läuft das inzwischen langsam auch besser, allerdings alles noch ein bisschen zäher. In Bremerhaven haben wir jetzt so rund um das gläserne Mobil quasi täglich Infostände und sind da gut mit den Bürgern im Gespräch und stellen auch Interesse fest. Und in Bremen wollen wir versuchen, das möglichst bald auch hinzubekommen. Aber das Wichtigste für Bremen ist jetzt erst einmal, dass wir irgendwie diesen Plakatierungsstart hinbekommen. Michael, welches Datum ist jetzt für uns hier wichtig? Sprich, wann ist der Plakatier? Anfang. Freitag, 27. Also diese Woche Freitag kommen die Plakate und ab dann, also rechtlich darf ohnehin schon plakatiert werden. Es gibt da so eine Art Gentleman Agreement, was die SPD angeleiert hat, dass man erst ein bisschen später anfängt. Von daher werden wir auch unter Garantie keinen Ärger mit dem Ordnungsamt haben, wenn wir schon Freitag anfangen. Den genauen Termin, ab wann jetzt nach diesem Agreement plakatiert werden darf, weiß ich nicht auswendig, aber auf da ein paar Stunden hin oder her werden wir da jetzt keine Rücksicht nehmen. Nach Ostern oder vor Ostern? Vor Ostern, diese Woche jetzt. Wow, okay. Ja, wie gesagt, ich weiß, das ist jetzt alles super kurzfristig. Wenigstens haben wir das noch vorher mitbekommen und nicht erst hinterher. Bremen war die Geschichte mit den 3000 Plakaten Maximum, gell? Also jede Partei, irgend sowas war das, oder? Es musste vorher beantragt werden und es ist, wie viel sie jetzt genau beantragt haben, weiß ich auch gar nicht auswendig, aber wir liegen halt mit dem, was wir an den Plakaten haben drucken lassen, drunter. Von daher, das, was jetzt gekommen ist, das sind, glaube ich, Moment, ich hab's Pad doch offen, ich schau mal kurz nach. Also für Bremen selber, wir reden nicht über Bremerhaven, die kriegen das wohl selber hin. Für Bremen haben wir 1000 A0 und 1000 A1, wobei 500 nach Bremen Nord gehen und die in Bremen Nord kriegen das auch selber hin. Und es bleiben 1500 für Bremen Stadt und dort ist noch sehr unklar, wie das funktionieren wird. Sonst keine Nachfragen mehr zum Wahlkampf Bremen. Packst du das Pad mal gerade irgendwo in den Chat oder wohin auch immer, wo das alles drinsteht? Ich habe noch eine Frage nach Bremen. Bitte schön. Bin etwas irritiert, weil ich weiß, Manpower ist rar. Es gibt bremen.piratenpartei.de und es gibt bremenwahl.piratenpartei.de. Wo sollte man per Öffentlichkeit die Sachen hindenken? Also die offizielle Wahlkampf, also die offizielle Webseite während des Wahlkampfs ist bremenwahl.piratenpartei.de. bremen.piratenpartei.de sollte eigentlich schon umgeleitet werden. Haben jetzt gerade eben festgestellt, dass das auch noch nicht funktioniert. Muss wohl Sven oder wer auch immer das dann letztlich macht, dann nochmal ran, ist entweder schief gegangen oder noch nicht dazugekommen. Aber die Seite, die beworben werden soll, ist bremenwahl.piratenpartei.de. Ich schmeiß auch gleich noch mal den Link rein. Ja, weil so Inhalte, die da wo kein, also Links, wo keine Inhalte sind, wie Events oder Infostand oder Termine, kann man einfach in dem bis das Titel einfach rausnehmen, sonst verwirrt es. Und kleiner redaktioneller Hinweis, auf der Startseite von Bremenwahl kommt dieses wird im Reiter oder im Header angezeigt, die vogonistische Website einfach ändern. Und aber sonst gefällt mir sehr gut. Was sich da noch fehlt, was Hamburg gemacht hat, waren die Plakate dort aufzulisten, aber das macht ihr, glaube ich, sicher noch. Ja, also das wurde jetzt ein bisschen mit heißer Nadel fertig gestrickt, weil halt auch mal wieder auf den einen oder den anderen gewartet werden musste. Und ich bin froh, dass wir das ja wenigstens jetzt online haben. Und also der ganze Pressebereich ist noch nicht gefüllt. Das wird jetzt passieren. Und Events, Infostände, Termine, ja, da müssen noch Sachen rein. Klar. Kein Thema. Ich wollte nur sagen, wenn ihr was habt, retweet an, wenn wir was retweeten sollen für Social Media, an Direktnachricht an Piratenpartei und dann können wir das für euch machen. Ja, das werde ich so weitergeben. Mit diesen Sachen habe ich nur sehr am Rande zu tun. Ich wollte es noch kurz sagen. Aber sonst dann danke. Und weiterhin viel Erfolg. Und wann brauchst du das Geld von Hessen? Oder wann, wie? Ja, am besten, ich habe jetzt euch ja mal hier zwei Geschichten reingepackt, wobei da steht bezüglich des Geldes gar nicht drin. Also alle Landesverbände, also jeweils ein Vorstand, auch nochmal auf CC den Landesvorsitzenden, wenn ich ihn mit E-Mail-Adresse ausfindig machen konnte, was bis auf einen Landesverband geklappt hat, haben von mir am Tag eine E-Mail gekriegt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr überweist das Geld einfach direkt an den Landesverband Bremen oder es gibt auf beim Bundesverband gibt es ein Sonderbudget, wo ihr direkt hin überweisen könnt und dann werden wir Dinge dort, die wir bezüglich der Wahlkampfunterstützung dort machen, daraus finanzieren können. Also gerade die Aktion Sichtbarkeit in Bremerhaven, die wir jetzt, wenn wir das Budget bekommen, auch noch in Bremen machen möchten, die werden zum Beispiel aus dem Bundesbudget dann bezahlt. Okay, cool, vielen Dank. Im Pad steht kein Termin für die nächste Mumble-Sitzung. Ist noch nicht festgelegt. Das ist richtig. Wir haben uns diesmal dafür entschieden, dass ich einen Selektor aufsetze, weil wir haben traditionell immer die Situation, dass wir an einem Wochentag eben nur die Piraten da haben, die an eben diesem Wochentag können. Und die anderen sind dann bei der Terminfindung auch wieder nicht dabei. Von daher war die Idee, dass diesmal mit so einem Selektor, also wer das nicht kennt, zu einem Doodle-ähnlichen Tool auf pirat.ly durchzuführen. Auch noch eine Frage an Michael? Immer raus damit. Ja, hallo Michael. Ich sehe hier gerade Zeile 73, das Piratenpad, was du da eingegeben hast. Ich habe mich schon letztes Mal versucht, da einzumelden, komme aber nicht rein. Es ist natürlich nicht öffentlich, aber man kann sich ja normalerweise dafür registrieren. Ich bekomme aber keine Antwort-Mail. Ja, ich weiß jetzt gerade auch gar nicht auswendig, wer hier der Administrator ist. Das macht Harry Hensler. Also, dann vielleicht einfach freundliche E-Mail an Harry und dann hoffen, dass er mal dazukommt. Der tut gerade auch sehr viele Dinge und manchmal bleiben leider Dinge dann halt auch liegen, so wie das leider bei allen ist, die hier viel tun. Ja, danke. Michael, gibt noch? Es... Ja, noch eine Frage, Michael. Weißt du, ist das Piratshow jetzt auch von Hamburg nach Bremen rübergewandert? Meines Wissens derzeit noch nicht. Und erst einmal möchte ich organisieren, dass wir in Bremen laufende Infostände irgendwie organisiert kriegen. Und erst dann macht es Sinn, da einen Transporter zu mieten und das Piratshow rüber zu fahren, weil das sind halt auch mal wieder Aufwand und Kosten. Und erst einmal will ich sicherstellen, dass das auch bespielt wird und dann will ich das weitersenden. War bloß Frage, ich wollte bloß wissen, vielleicht... Mal gucken, vielleicht gucke ich, dass sie was organisieren. Ja, bezüglich organisieren gerne und aber bitte erstmal organisieren, dass wir jetzt Hilfe für Bremen kriegen. Ich habe die Seite gerade zweimal in Mumble Chat gepackt und würde mich freuen, wenn ich da mal wieder reinschaue, dass da schon viel, viel steht. Gut, dann ich sehe gerade eine Frage im Channel. Wo stehen wir denn bei den Umfragen in HB? Ich kenne aus Bremen keine Umfragen. Ich würde auch vermuten, in Bremen Stadt stehen wir im Moment sehr unbedeutend da, weil wir auch bis jetzt nur im Bereich der Vorbereitungen waren. In der Presse werden wir von der, wie haben Sie salopp gesagt, von der Stadt Pravda im Moment noch sehr boykottiert. Ich hoffe, dass eine Alte, die dort Pressearbeit macht, das noch Aufbrochen kriegt. Ansonsten in anderen Printmedien, so Stadtmagazin, wie hieß es das, Butten und Binnen oder so ähnlich, gab schon ein bisschen was, aber das reicht doch nicht aus, um in Bremen wirklich sichtbar zu sein. Von daher, wie gesagt, ich kenne keine Umfrage, wenn es sie aber geben sollte, glaube ich nicht, dass sie berühmt sind. Für Bremerhaven weiß ich nicht, ob man für eine so kleine Gemeinde überhaupt extra Umfragewerte hat, aber da, wenn es sie gäbe, würde ich erwarten, dass sie dann doch schon langsam in den motivierenden Bereich kommen. Michael, hast du an die IT ein Ticket geschickt und hast eine Nummer für mich? Bezüglich der Umleitung der Bremen auf Bremen-Wahl.de? Bitte nochmal, das kam gerade völlig unverständlich bei mir an, kann aber auch bei mir liegen. Hast du der IT ein Ticket geschickt bezüglich der Umleitung von bremen.piratenpartei.de auf bremenwahl.piratenpartei.de? Und falls ja, hast du eine Ticketnummer bekommen? Nein, ich habe mich um diese Geschichte gar nicht gekümmert. Harry hat irgendwie letzte Woche schon bei Sven diesbezüglich angefragt. Kann der Harry einfach ein Ticket aufmachen? Das wäre am einfachsten, anstatt da irgendwie über kurze Wege zu machen, bitte. Und lass es da bitte weitergehen. Das sind so jetzt irgendwie, die kann man anders regeln, die Sachen. Ja, sehe ich ähnlich. Wird in die Wege geleitet. Alles klar. Aber Ticket wäre trotzdem schön. So, jetzt warte ich nochmal kurz, aber ich glaube, der Punkt Wahlkampf Bremen ist damit auch durchgearbeitet, oder? In dem der Fall ist, dann würde ich jetzt zum Punkt 3 gehen, also zu den Themenbeauftragten berichten. Keine Reit, dann Themenbeauftragte. Urheberrecht TTIP, ich habe Bruno heute noch nicht gesehen, also glaube ich, können wir das überspringen. Damit wären wir bei Sozialpolitik. Gernot. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich habe heute einen Antrag an den BUFO eingereicht, und zwar zur Unterstützung der Osterkartenaktion der Sozialpiraten gegen Altersarmut. Dazu habe ich auch ein Pad hier verlinkt, wo ihr euch auch die Karten mal anschauen könnt. Ich wollte kurz mal erzählen, worum es da geht. Also wir hatten schon zu Weihnachten 2014 eine Weihnachtskartenaktion gestartet. Und zwar ging diese Weihnachtskartenaktion gegen Kinderarmut in Deutschland. Und wir hatten damals 1000 Weihnachtskarten gedruckt. Und die wurden dann auf den Weihnachtsmärkten verteilt. Es hatten sich 5 Leute bereit erklärt, diese Karten zu verteilen. Ich habe einige Karten in Bonn verteilt, und es blieben dann von diesen 1000, hatte ich dann noch rund 500, na etwas weniger, so 440 Karten noch übrig gehabt. Die habe ich dann hier in meinem Dorf verteilt, vollständig, mit natürlich einem Weihnachtsgruß und die besten Grüße für Neujahr. Und das Gleiche haben wir jetzt zu Ostern auch gestartet. Und zwar geht es da allerdings über Altersarmut. Und die Idee, die dahinter steht, ihr kennt alle das Ostereier sammeln unserer Zeit. Bei alten Leuten, die gehen nämlich abends raus und sammeln alte Pfandflaschen, um sich ihre Rente damit aufzubauen. Und das war das Thema, was wir aufgegriffen haben, um das eben auf diesen Ostergrußkarten zu positionieren. Die Karten, die hatten bisher oder haben bisher immer das Sozialpiraten-Logo gehabt. Und bei den Weihnachtskarten kam schon die Anregung von jemandem, wir sollten doch darauf das Piraten-Logo setzen. Und diese Anregung habe ich jetzt umgesetzt. Ich habe also einen Antrag an den Bundesvorstand geschrieben heute. Dieser Text des Antrages ist auch auf dem Pad verlinkt. Und ich möchte einfach nur die Unterstützung vom Bundesvorstand und die Bewilligung, dass wir zukünftig das Europa-Signet da drauf setzen können auf diesen Karten, und dass das offiziell von der Piratenpartei unterstützt wird und dass es nicht nur eine Aktion der Sozialpiraten ist. Viele von euch werden jetzt fragen, warum diese Aktion. Also ich kann Folgendes sagen. Erstens, wir haben ja diese Weihnachtskartenaktion gestartet. Es gab keine negativen Äußerungen dazu. Im Gegenteil, ich hatte Karten auch einem Treffen der Initiative Grundeinkommen in Bonn abends verteilt. Und da waren einige Leute, die mich nicht kannten. Und erst über diese Karten wurden sie bewusst, dass ich bei der Piratenpartei bin. Und es gab dann auch ein Gesprächsthema darüber. Ich habe auch diesmal wieder vor, in meinem Ort diese Ostergrußkarten zu verschicken. Also was heißt verschicken? Ich verteile die hier in den Briefkästen. Und ich finde, es ist eine Möglichkeit, unsere Positionen darzustellen, auch wenn wir jetzt keinen Wahlkampf haben, auch wenn wir jetzt einen Infostand haben, sondern die Leute mehr oder weniger zu bestimmten Anlässen darauf hinzuweisen, dass es durchaus Probleme in unserem Land gibt und dass wir Piraten uns dafür einsetzen. Das soweit zu dieser Osterkartenaktion. Ich lese mal kurz vor, was wir noch haben, dann könnt ihr auch noch Fragen stellen. Dann gibt es den Flyer Deine Rechte im Jobcenter, der ist in Vorbereitung. Dann hat die AGBGE einen Flyer in Vorbereitung, und da gibt es am Freitag, den 27.03., eine spezielle Mumble-Sitzung dazu, wo wir über den Inhalt des Flyers diskutieren. Und wir sind sehr stark daran interessiert, die beiden Flyer, sowohl Deine Rechte im Jobcenter als auch diesen BGE-Flyer, möglichst zeitnah umzusetzen und auch fertigzustellen. So, das war das, was ich kurz berichten wollte. Und wenn jetzt Fragen sind, dann bitte. Ich war ja am Wochenende bei euch in Frankfurt, war das, glaube ich, gell? Ja. Frankfurt. Also ich bin begeistert von eurer professionellen Arbeit, die ihr macht. Also ich wollte einfach mal Danke sagen. Der Tag war für mich persönlich sehr, sehr, sehr positiv. Ist ja bekanntermaßen, dass ich kein unbedingt großer BGE-Fachmann bin. Aber ihr habt es wirklich definitiv gut rübergebracht. Also das solltet ihr öfters machen mit diesen Konferenzen. Also ich bin immer noch begeistert und wie fachlich, und ihr habt ja wirklich von außen auch Leute reingebracht. Ihr habt auch also teilweise die meisten von den Moderatoren waren ja promoviert und waren sattelfest bei den Fragen. Auch wenn ich Fragen gestellt habe, waren die nicht irgendwie ins Schwimmen geraten. Also danke euch für die Arbeit. Ja, vielen Dank, Christos. Und ich fand es auch sehr gut, dass du anwesend warst. Vielen Dank. Das ist die Aufgabe des Polgefs. Zeitnah umsetzen. Der Flyer heißt, dass wir sie in Bremerhaven bei den Aktionen verteilen können, richtig? Ja, Michael, wir sind wirklich mit allem, was wir momentan haben, und das sind nicht so viele Leute, aber ich dränge da drauf. Also ich mache da Druck. Ich will die haben am 18.19. Ja, weil finanziert kriegen wir es. Ja, es ist eher die Sache, also vom Text her habe ich auch keine Schwierigkeiten. Es geht nur noch nachher um die Gestaltung. Da müssen wir mal gucken. Möglicherweise, wenn wir es nicht ganz hinbekommen, also dass das Layout noch bis zum letzten fertig ist, dass wir das trotzdem umsetzen. Wir können dann später immer noch mal für die Flyer dann noch ein bisschen vervollständigen. Aber dass wir die auf jeden Fall schon für den Wahlkampf in Bremen und Bremerhaven fertig haben. Das klingt großartig. Danke euch. So, gibt's weitere Fragen? Ansonsten springen wir von diesem sehr großartigen Bericht gleich zum nächsten. Wenn wir das Thema abgefrischt haben, gehen wir erstmal weiter. Gesundheit. Wolfdietrich Trenner hat uns den nächsten Mumble-Termin am 2.4. hinterlassen im Pad. Und um 20 Uhr. Die Umwelt. Bernd Schreiner ist ja heute da. Ich glaube nicht, oder? Der ist im Urlaub. Ach, der ist im Urlaub. Das erklärt das. Den habe ich auch länger nicht mehr gesehen. Aber gut, anyways. Energiepolitik ist dann der nächste. Michael Bernd, bitteschön. Ja, ich hatte ja berichtet, dass ich letzte Woche auf der Tagung in Hannover war und auch mit dem Dr. Schneller heißt, da muss ich noch korrigieren, von Tenet gesprochen habe. Er hatte mir angekündigt, Daten zu der Südlink-Trasse zu schicken. Das hat er gemacht. Die sind jetzt noch nicht ausreichend und ich werde dann noch weiteres anfordern, aber offensichtlich besteht tatsächlich Bereitschaft zur Diskussion, zur technischen Diskussion dieser Trasse. Das finde ich ja schon mal gut. Und es gab eine Veranstaltung, ich meine in Bayern, wo ein Kollege aus der AG Energiepolitik mit einem Amprion-Mitarbeiter gesprochen hat. Amprion ist der Übertragungsnetzbetreiber NRW. Von NRW geht nach Baden-Württemberg, Bayern auch wird eine Übertragungsleitung geplant. Ähnlich der Südlink-Trasse Gleichstrom, und auch dort wurde nach Daten gefragt und sie waren zugesagt. Ich habe aber noch keine Nachricht, dass Amprion auch Daten geliefert hat. Also vielleicht schaffen wir es tatsächlich, mit den Übertragungsnetzbetreibern hier auch in eine technische Diskussion zu kommen. Ansonsten gibt es aktuell eine Konsultation der Bundesnetzagentur zu den Netzentwicklungsplänen On- und Offshore, also Stromnetzentwicklungsplänen. Es ist so, dass die Übertragungsnetzbetreiber Pläne 2014 an die Bundesnetzagentur übermittelten. Diese Bundesnetzagentur hat sie dann zu einer öffentlichen Konsultation ausgeschrieben. Interessanterweise gab es zu dieser öffentlichen Konsultation 26.000 Stellungnahmen. Das zeigt, was das für ein Thema in Deutschland ist. Und diese Konsultation, diese Beiträge im Rahmen der Konsultation, die Stellungnahmen wurden von den Netzentwicklungs, wurden von Übertragungsnetzbetreibern in den Netzentwicklungsplan On- und Offshore eingearbeitet und die überarbeitete Fassung steht jetzt nochmal zur Konsultation. Da kann man sich also wieder äußern. Das heißt, das Verfahren wird zunehmend transparenter. Es gibt von der Bundesnetzagentur in den nächsten Monaten insgesamt 5 Veranstaltungen im Rahmen dieser neuen öffentlichen Konsultation, wo man sich dann vor Ort bei der Veranstaltung auch noch äußern kann und wo noch Dinge vorgestellt werden. Ich habe mir schon den 5. Mai für die Veranstaltung in Hannover reserviert. Das ist die nördlichste von 5 Veranstaltungen. Und ein Kollege aus der AG Energiepolitik, der pensionierter Stromnetztechniker ist und mit Leitung zu tun gehabt hat, hat er angekündigt, in Erfurt die Veranstaltung besuchen. Interessanterweise, er ist nicht Mitglied der Piratenpartei, arbeitet aber dennoch gern und intensiv bei uns in der AG mit. Ja, und dann haben wir ja in Norddeutschland, speziell Ostfriesland, auch das Problem, dass massiv Proteste gegen den weiteren Ausbau der Windkraftanlagen an Land bestehen. Hier in Ostfriesland hat die 3. Gemeinde inzwischen sich gegen weiteren Ausbau, gegen weitere Windparks ausgesprochen. Und es gibt morgen bei mir in der Nähe eine Veranstaltung von 3 BIs zu der Problematik Windkraftanlagen an Land und eben auch Ostfriesland, zu der auch der Norddeutsche Rundfunk mit dem Fernsehteam kommen will. Ich habe den Eindruck, dass sich hier aus Nordwestdeutschland zunehmend Protest gegen einen massiven weiteren Ausbau von Windkraftanlagen an Land eben ausbreitet. Vermutlich wird das auch eine bundesweite Diskussion werden. Fragen? Ich wollte mich einfach bei euch, Energie, total bedanken. Einer von eurem Team hat mir ja letztens geholfen, wo ich mich mit dem Bundesaccount Energie da rumgebasht habe, fachlich. Also das war, danke einfach. Das war der Fredo. Er saß neben mir und der Bundesaccount der Energie hat da irgendwelche Sachen von sich gegeben und wir standen da und ich gab ihm mein Handy und er antwortete darauf. Das fand ich total gigantisch. Ja, kann ich jetzt nicht zu sagen, außer dass ich das Fredo auch zutraue. Ja, ich finde es halt bei euch klasse, dass ihr nach außen geht. Also ähnlich wie manche AGs, ihr geht nach außen und ihr habt Message verstanden, dass wir nicht mehr in unserem eigenen sage ich da jetzt mal ganz blöd, hinschwellen und irgendwie nur Programme machen, sondern wirklich, dass ihr begriffen habt, dass der Weg nicht, also ein erfolgreicher Weg definitiv nach außen ist. Und ihr seid die Vorreiter da drin, BGE sicherlich und AG Ausland macht auch viele Sachen. Und dafür danke ich euch und auch alle anderen. Also ich finde es klasse, in welchem Bereich und welchen positiven Weg wir momentan gehen. Wenn ich an letztes Jahr denke und wenn ich jetzt einfach mal gucke, wie wir jetzt momentan sind, einfach danke. Ja, ich hoffe, ich kann rüberbringen, dass es uns auch wirklich Spaß macht und ich möchte alle anderen auch motivieren, einen ähnlichen Weg zu gehen. Denn man bekommt auch positive Rückmeldungen. Also ich von den BIs auf jeden Fall und die anderen aus der AG auch, wenn sie nach außen gehen und ich glaube, das kann jeder bestätigen. Das kann ich soweit auch bestätigen, ja. Gut, aber von der Bestätigung abgesehen, glaube ich, sind wir damit auch mit der Energiepolitik erstmal wieder durch. Abgesehen, dass ich die gute Abdanke, gehen wir weiter. Birgit Piepgras ist, soweit ich weiß, immer noch im Urlaub. Asylpolitik, ist Lito heute da? Scheinbar. Ich melde für mindestens einen Monat, also aus privaten Gründen, also auch das nächste Mal wird sie nicht kommen, sorry. Die Lito jetzt oder die Birgit? AG Asyl. Ah, okay. Ah, ich bekomme gerade auch direkt über Mumble noch was. Alles klar. Gut, das war Lito, respektive Asylpolitik. La Lioness. Scheint nicht hier zu sein. Weiter geht mit Datenschutz, Patrick Breyer. Beziehungsweise sonst jemand aus der AG Datenschutz? Scheint ebenfalls nicht so zu sein. Zombie sehe ich heute auch nicht. Und dasselbe gilt für den Ingwerbier. Wir kommen also zu dem mit großer Spannung erwarteten neuen Themenbeauftragten für freie Netze. Soll ich? Ich bin mir nicht sicher, schon da ist. Er hat eine Sitzung, einen Kreistag, glaube ich, so. Sorry, das kommt bei mir komplett abgehakt an. Ja, also kommst gar nicht an, tatsächlich mal. Ja. Nee, nicht besser. Gut, also der neue Themenbeauftragte Daniel Wagner aus NRW. Wir haben gleich zu ihm und seinen Bewerbern, das war eine Teambewerbung, ein bisschen was sagen, wenn er nicht selbst hier ist, weil er in einem Ausschuss sitzt heute und hat schon angedroht, dass es eventuell eng werden könnte und der Fall scheint eigentlich zu sein. Also sich hat er sich zusammen. Ist Daniel da? Ich nicht. Ich habe keinen Nick gesehen, der passt. Ich habe ihn auch nicht gesehen heute, nein. Okay, also Daniel Wagner hat sich zusammen mit Luke Amler und wenn, du kommst so gut wie gar nicht an, also ich verstehe nicht mal mehr die Namen komplett. Ja, was machen? Ich weiß auch nicht. Ich versuche, ich rede langsam. Also. Warte mal, Vorschlag. Schreibe das, was du sagen möchtest, einfach ins Pad. Ich lese es dann vor und bis dahin können wir noch kurz die letzte Themenbeauftragung durchnehmen. Ist das ein Kompromiss? Dann machen wir das so, glaube ich. So, dann machen wir das mal kurz so. Genau, letzte Themenbeauftragung. Michael Kittler aus, bitteschön. Kauf's möglich. Ja, kann ich ausstrecken. Ist kein Problem. Ja, was gerade bei mir läuft, ist klar, erstmal hier vor Ort der Wahlkampf, den wir für die Landratswahl haben, bin ich ein bisschen mit eingebunden. Dann versuche ich mich gerade oder bin immer noch dabei, mich nach außen zu vernetzen mit Organisationen, Verbänden. Bin jetzt der Gesellschaft und Wissen beigetreten. Da war ich ja schon auf der Fachtagung Ende Januar. Was leider komplett eingeschlafen ist, ist die Bildungsgruppe, die wir auf EU-Ebene gegründet haben. Da gab es auch von Julia Reda keine Nachfrage und keinen Bedarf, da irgendwas zu machen. Ganz im Gegensatz dazu läuft die Zusammenarbeit mit der Monika Pieper im Landtag NRW hervorragend. Die sind jetzt demnächst auch wieder da, also ein paar Leute. Da läuft die Zusammenarbeit hervorragend. Also da unterstützen wir uns gegenseitig. Ansonsten gibt es massig Themen. Auch die Vernetzung mit anderen Formen und Gesellschaften, Schulbuchverlagen und so weiter geht voran, weil wir auch dieses OER da mal hatten, diese drei Sitzungen und drei Sondermampel. Da steht auch noch die nächste aus, die ist in Planung. Also wir sind richtig dran. Noch zu dem Thementag BGE, ich war auch da und ich bin am Überlegen, wie wir die Informationen, die wir da bekommen haben, in die Piraten, in den Wahlkampf und so aufbereiten können, dass wir dieses Wissen verträglich praktisch unter die Leute bringen. Piraten und Wähler. Darf ich darauf antworten? Ja, klar. Ja, das ist ja genau das, was wir jetzt anstreben. Also das Wichtigste wird ja sein, erstmal den Leuten das Grundeinkommen so zu vermitteln, wie es vielleicht da auf diesem BGE-Thementag von unserem Koordinator Jürgen vermittelt wurde. Es hat also sehr viel zum Beispiel mit einer Steuerreform zu tun und ich denke, wenn wir so anpacken, also wenn wir das Thema so anpacken, haben wir durchaus Chancen, dass dieses Thema nicht so kaputt geredet wird, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Sondern es geht einfach darum, dass man eben über eine Steuerreform ein Grundeinkommen ausschütten könnte. Und das ist einfach, dass diese Steuerprogressivität, Steuerprogression, dass man das damit auch umsetzen könnte, und zwar wesentlich effizienter und wesentlich gerechter. Und wir wollen versuchen, das eben in diesem Flyer zunächst einmal darzustellen. Und was natürlich auch wichtig sein wird, und das werden wir in der AGBGE auch weiter verfolgen, ist, solche Veranstaltungen auch weiterhin durchzuführen. Und da ja hier viele Leute auch jetzt von anderen Landesverbänden hier anwesend sind, also ihr könnt uns immer gerne anfragen, wenn ihr sowas vorhabt. Diesmal war es der Landesverband Hessen, der das mit den Frankfurtern organisiert hat. Und ich denke, wir können solche Themen schon nach vorne bringen und den Leuten wirklich vermitteln, weil wir auch mittlerweile die Kompetenz haben. Das muss ich einfach jetzt zugestehen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wir haben ein ganz schwieriges Thema uns ausgewählt, nämlich ein europäisches BGE. Wie können wir ein europäisches BGE umsetzen? Und in den Vorgesprächen mit Referenten habe ich festgestellt, dass das ist also wirklich ein sehr, sehr heißes Thema, was also mindestens 2-3 Schritte weiter reicht, als was momentan überhaupt diskutiert wird. Und ich denke, wir haben das wirklich sehr gut gemacht. Und das zeigt, dass wir Piraten tatsächlich da angekommen sind, wo wir eigentlich hin wollten, nämlich 2-3 Schritte weiter zu sein als die anderen Parteien. Und wenn wir weiter so konsequent arbeiten auf den verschiedenen Bereichen, dann wird das in der Bevölkerung ankommen, auf kurz oder lang. Ja, es geht nur um die Vermittlung. Auf der einen Seite hast du die interne Vermittlung an die Piraten selber. Das kannst du über eine Roadshow machen, wie das jetzt hier in Frankfurt passiert ist. Die Kompetenz ist da, die Leute auch. Und dann halt auch die Vermittlung am Stand. Mit dem, was du gerade gesagt hast, wäre dir am Stand nach 30 Sekunden die Leute weggeklappt. Das wäre es dann gewesen. Dann müssen wir halt Strategien machen, wie wir das, oder müssen wir halt Konzepte machen, wie wir das den Wählern vermitteln können. Aber darum geht's ja. Lass das mal in Ruhe die machen. Wähler, und Leute, die Wähler, also ich bin total begeistert, dass ihr darüber euch unterhaltet, fachlich. Die Wähler zu kriegen, da sind andere von uns zuständig. Die Wähler kriegen wir schon, glaubt's mir. Wir sind jetzt auf dem richtigen Weg, definitiv. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, ich sag's jetzt mal ganz salopp. Wir haben es geschafft, in diesem Laden Ruhe reinzukriegen. Wir haben es geschafft, dass wir an einem Abend wie heute fachlich diskutieren. Also die Wähler, die kriegen wir schon hin. Dafür gibt es andere Experten. Aber das muss aufeinander abgestimmt sein. Wir müssen den Leuten, die am Stand stehen, die Grundlagen vermitteln, damit sie den Wähler entsprechend antworten können. Dafür wird es Schulungen geben, Michael. Und da mache ich mir ja gerade Gedanken zu. Du hast die Frage gestellt. Also wie gesagt, ansonsten war es das aus dem Bildungsbereich. Ich danke dir vielmals. Gibt es noch Fragen, weitere? Wenn nicht, kann ich jetzt auf das umspringen, was Sven reingeschrieben hat. Oder kann man mich jetzt verstehen? Ja, jetzt geht's. Ich habe mich an Strom angeschlossen, das hilft ja ab und zu so für die Rechnerleistung. Ja. Okay, jetzt habe ich halt auch schon ein bisschen was aufgeschrieben, egal. Also Daniel hat sich zusammen mit Lukas Lammler und Florian Otto beworben. Alle drei haben schon diverse Sachen im Bereich Freifunk gemacht. Daniel Wagner hat auch in Arnsberg letztlich so ein bisschen Vorzeigeprojekt auch. Das größte Mesh-Netzwerk existiert da ja mittlerweile massiv mitgemacht. Ich habe, zitiere, ne? Ich muss vielleicht nochmal den Text korrigieren, die Rechtschreibfehler. Vielleicht mal einen kleinen Abschnitt aus der Bewerbung, um halt mal aufzuzeigen, es geht da ja nicht nur um Internetzugänge. Das Thema freie Netze ist viel mehr als nur reine Netzpolitik. Mit seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft, Infrastruktur und Wirtschaft können wir Piraten es zu einem unserer programmatischen Grundpfeiler ausbauen. Daher habe ich im Hintergrund an einem kleinen Team gearbeitet, welches imstande ist, diesen Themenkomplex angemessen zu bearbeiten. Habe ich nochmal jetzt so mit reingepostet, dass man halt mal sehen kann, was da denn so für Vorstellungen dieses Teams dann auch existieren. Und es ist sehr schade, dass er heute nicht da ist, aber Mandatsverpflichtungen sind ihn halt nun mal vor. Und wir wollten das jetzt nicht auch noch eine Woche verschieben. Das ist letztlich okay. Ich hoffe, er wird dann nächste Woche da sein und jetzt ja dann auch öfter. Ich muss mal kurz zwei Sachen reinwerfen. Erstens einmal, da steht einmal Daniel und einmal Florian Wagner drin in dem Text, den du geschrieben hast. Der Vorname ist jetzt aber Daniel, oder? Ja, habe ich denn Florian Wagner geschrieben? Es gibt Florian Wagner steht bei Zeile 347, steht einmal Florian Wagner drin, was mich kurz ein bisschen verwirrt hat. Okay. Ja. So, das nur noch kurz von mir. Zweite Frage, hat denn der gute Daniel Wagner Twitter? Nur so kurz aus Promo-Zwecken. Ja, so. Der hat Twitter. Willst du auch den Nick haben? Das war impliziert. Ja, bitteschön. Datenschutz. Ich kopiere gerade schon. Person des öffentlichen Lebens. Twitter ist böse. So, habe ich mit eingefügt. Alles klar, dann seid ihr alle herzlich eingeladen, auf jeden Fall dem Daniel Wagner, respektive dem Einstein, zu folgen und ihn ganz sehr für seine gruselige Arbeit zu unterstützen. Ich werde das gleich vom Team Polgeverkauen auch noch machen. Jo, so viel dazu. Jetzt ist das natürlich etwas bisschen ins Leere laufend, dass er nicht hier ist, aber noch Fragen dazu, die man hier quasi noch Sven stellen könnte. Ansonsten, glaube ich, müssen wir den Punkt heute den Umständen entsprechend leider etwas kurz halten. Ja, was heißt ja Fragen? Wir haben eine PM vorbereitet, die habe ich ja vorher oben nochmal irgendwo unter Zeile, Gott, ich muss gucken, 110, das schrieb mir jemand raus, das geht erst morgen raus. Da, und die Vorbereitung dahingehend, der Freifunker ist ja, dass es vernetzt wird, weil alle, also fast jeder KV hat, fast jeder Pirat hat irgendwas mit den Freifunkern zu tun. Und die Aufgabe von uns Bund ist, das Ganze zu koordinieren, und dementsprechend wurde diese den Beauftragten gesehen. Wir haben uns halt entschieden, in ein Team zu nehmen, mit der einfachen Geschichte. Klar, da ist ein Abgeordneter dabei, aber der Kerl ist halt seit Ewigkeiten dabei und ist einer derjenigen, der das auch hinkriegt. Hilft ihm bitte dabei, dass das Ganze vernetzt wird. Also ich kriege immer Krise, wenn ich sehe, KV XY hat einen Freifunk, macht da was, und Nachbar-KV kriegt nicht mit, dass der andere KV genau das Gleiche macht. Und die Aufgabe darin ist einfach, das Ganze auf Bundesebene zu schieben und zu sagen, wir sind die Freifunk eigentlich wirklich unterstützen. An der Stelle würde ich gerne mal, weil jetzt der ausprobiert, haben wir die Berichte gemacht, das ist auch schon gemerkt. Sag mal, Sven, hast du dich wieder abgesteckt? Weil du bist jetzt gerade eben wieder im Elektro-Mode. Sven? Verdammt. Ich finde mal ein bisschen meine Downloads. Jetzt wieder besser? Nein, leider nicht. Während Sven noch sein Stromkabel sucht, darf ich vielleicht zu dem Thema Freifunk mal eine Verständnisfrage stellen, bitte? Natürlich, das ist hier sogar ausdrücklich gewünscht. Ich kenne in Hamburg einen Pfeffersack, dessen Urgroßvater damals kleine Lampen verteilt hat, als niemand Petroleum haben wollte. Die haben also ihren eigenen Markt erschaffen und damals mit Hilfe dieser Petroleumlampen Petroleum verkauft. Das ist das eine. Das zweite: Es sollen Millionen Steuergelder dafür ausgegeben werden, ein Breitband-Internet aufzubauen. Schön und gut. Da ist aber dann die Frage erlaubt, warum wir nicht diejenigen zur Kasse bitten sollten, die wirklich etwas davon haben, dass Millionen von Bundesbürgern ins Netz kommen, also die Großen, die im Internet Geld verdienen. Ich glaube, ich muss nicht extra die großen Konzerne aufzählen, die davon etwas hätten. Vor diesem Hintergrund lasst mich die Frage erlauben, warum ausgerechnet wir Datenschützer die Menschen über Freifunk im Moment in ein Internet treiben, das wir datenschutzrechtlich zunächst einmal hinter den Kulissen bekämpfen. Ach, VS, liebend gerne werde ich darauf antworten. Die Server der Freifunker hat mir jemand in Baden-Württemberg erklärt, ich bin total froh drum, wären nicht einfach so gehostet, hat er mir erklärt, das wird über Schweden gelaufen und der Datenschutz ist absolut gewährleistet. Also mache dir mal darüber keine Sorgen. Danke. Danke. Ich bin eigentlich kaum ein sorgenbehafteter Mensch. Gleichwohl die Frage, warum wir freiwillig den Job übernehmen, den mit Millionen Steuergeldern andere machen könnten. Auch da antworte ich liebend gerne, weil wir Piraten einfach geil sind und wir es können. Wir machen es einfach. Das ist ja, du bist ja auch außerhalb der Zwecke, wenn du ein Internet hast. Da gibt es keine Sperren, keine Bevorzugung. Letztlich ist es dann auch eine Netzneutralität, die da geschaffen wird, durch das Rüber Schweden. Also die Kapsel, es gehört ja keinem. Das ist alles ein freiwilliger, gemeinsamer Zusammenschluss von einfach Menschen, die ein bisschen Bandbreite zur Verfügung stellen. Und es wird natürlich auch Menschen zur Verfügung gestellt, die sich das vielleicht auch gar noch nicht leisten, einen Internetanschluss zu holen oder sonstiges. Also zum Beispiel auch in der Geschäftsstelle in Hamburg ist Freifunk. Wenn man da ist, kann man beobachten, dass da andauernd Leute vorstehen und irgendwelche Dinge tun, meist irgendwie telefonieren über Skype oder sonstiges, ne? Das aber das zum einen, darf ich da etwas ergänzen? Moment. Darf ich kurz eingrätschen? Erstmal kurz die Frage, war das nur bei mir, dass Sven kaum verständlich war? Nein, war bei mir. Nein. Aber VS, eine Frage ist eigentlich relativ einfach, warum wir Pirate das machen. Moment. Wenn wir was ändern, ich antworte das jetzt mal aus der technischen Sicht. Weißt du, musst dir das so vorstellen, genau diese Freifunkrouter, die Server und das Ganze, dann eben nicht mehr in dieser Großkonzerne, sondern sie sind in jedermanns Hand und wir stehen für Transparenz und damit kann man auch gewährleisten, dass eben keine Datenklaus und solche Sachen mehr vonstatten gehen. Aber müssen wir denn nicht uns auch irgendwo Rechten dann anschließen? Wir müssen ja auch irgendwo rein. Also das ist ja meine Hoffnung, dass wir mit den Freien, dass wir da nicht den Konzern unterstützen. Aber wir müssen doch auch irgendwo rein. Also die Diskussion bringt mir hier gerade nichts. Und keine Tool-Diskussion hier heute Abend. Moderator, mach mal bitte was. Cola Wortmeldung. Man könnte das auch einfach so abschließen. Cola Frage? Nee, eine Wortmeldung. Ist doch deutlich an den beiden Worten zu sehen. Moment kurz, also erstmal. Jetzt nochmal, wieso genau eine Wortmeldung? Eigentlich funktioniert das so, dass es eigentlich nur Fragen gibt an die Themenbeauftragten. Ich habe das tatsächlich das einfach zugelassen, weil es war eine technische Frage, aber keine Wortmeldungen. Ja, dann stelle ich die Frage, haben wir hier eine Sitzung, haben wir einen Tagesablauf, haben wir hinterher einen freien Bereich, wo wir diskutieren können? Du hast drei Fragen, bitte antworte mir, die Fragen waren an Geoffrey. Wir haben eine Sitzung, wir haben keinen eingeplanten freien Bereich, aber sobald die Sitzung war, im Moment ist dieser Punkt noch nicht. Flo, du hattest noch was? Ja, ich habe noch was. Der Sven rief mich an, weil er über das Mammeln momentan nicht reden kann. Eine ganz wichtige Sache an alle Landesverbände, die hier zuhören oder an alle KVs, bitte sendet uns an den vorstand@piratenpartei.de eine Info, wo genau überall Freifunk ist. Bitte. Okay, Flo, du hattest auch noch was, oder? Ich wollte nur ergänzen, dass es uns prinzipiell darum geht, dass die Leute ins Internet kommen. Ob sie jetzt das über einen großen Telekommunikationsanbieter tun, ob sie das dann im Internet nachher bei Facebook oder Google rumsurfen, ist uns relativ Latte. Es geht darum, die Leute zu vernetzen. Und zwar in der letzten Konsequenz unabhängig von großen Telcos. Das ist die Idee von Freifunk und gar nichts. Okay. Ansonsten, genau, ich nehme das nochmal mit auf und werde das auch nochmal verbreiten, dass ich möglichst bitte alle Freifunk, dass jemand hier eben doch bitte eine recht umfangreiche Freifunk-Community-Liste erstellen möge und sie an den Bund geben, beziehungsweise an unseren neuen Themenbeauftragten. So, an den Bund. Es muss zentral sein. Es läuft bei uns im Ticketsystem, Geoffrey, und wir werden es für ihn fertig machen. Okay, also dann quasi Vorstand@Piratenpartei, idealerweise. Wenn du Ticketsystem sagst. Genau, an Vorstand@Piratenpartei. Überschrift Freifunk. Alles klar, danke dir. Gut, dann werde ich das so weiter verbreiten mit Digest etc. So, jetzt, ich gucke nochmal kurz. Wir haben eigentlich soweit alle Punkte durch. Ich habe auch keine Nachzügler mehr gezählt. Das heißt, wir können eigentlich jetzt, wenn es keine weiteren Fragen gibt, zur Schließung der Sitzung kommen, oder? Also keine weiteren Fragen jetzt zu den Punktfreinetzen. Oder ist noch irgendwas, was auf einmal thematisch noch aufgeploppt ist oder jemand, der nachgekommen ist und den ich nicht gesehen habe? Wenn ich vielleicht noch kurz ergänzen darf, meiner Schnupfnase mag es geschuldet sein, dass das Argument ist, dass ich fürchte, dass in 5 bis maximal 10 Jahren sowieso niemand mehr Geld dafür bezahlen muss, um ins Internet zu kommen. Das werden eben die großen Konzerne machen, wie die Petroleumhändler damals, wisst ihr. Ich verstehe ungefähr deinen Punkt, ja. Okay, das heißt, es gibt keine konkreten Fragen mehr zum Thema. Das heißt, ich kann die Sitzung offiziell schließen, ne? Ja. Wunderbar. Dann können wir für heute Schluss machen. Bauer Jupp, ich bitte dich, die Aufzeichnung zu beenden, falls jemand... Ich habe da lange gespart, sozusagen, um eine ganze Themenwoche Freifunk auf der Bundeswebseite zu veranstalten. Wir werden eine Pressemitteilung haben. Ich befürchte allerdings, dass das irgendwie keine Sau interessieren wird. Ja? Die Piraten, 1,5% Partei, benennen Freifunkbeauftragten. Na und? Da müsste irgendetwas passieren, was berichtenswert wäre, was in irgendeiner Weise öffentliche Aufmerksamkeit erregen könnte, um diese Veröffentlichung durch was zu flankieren. Und da hätte ich ja eigentlich gehofft, beziehungsweise wir haben das letztes Mal vereinbart, dass wir heute und hier mit den neuen Themenbeauftragten darüber reden, was man da machen kann. Das fällt jetzt schon wieder ins Wasser. Ich finde das sehr, sehr schade, dass so eine Gelegenheit dann nicht optimal genutzt wird, sondern dass da alle Grüppchen irgendwas machen und im Endeffekt läuft es ins Leere. Termin für, fällt mir ganz spontan ein. Moment, okay, erstmal, du hast recht, Dirk, aber das Problem ist halt, wir sind in gewisser Weise halt jetzt dadurch einfach gehandicapt, dass die entsprechende Themenbeauftragte nicht da ist und dass diese TO-Punkt jetzt bei mir nicht bekannt war, das ist tatsächlich jetzt relativ blöd, das muss ich mir dann vermutlich tatsächlich auf die eigene Kappe nehmen, aber ich glaube, so jetzt aus der Lameng und ohne die entsprechenden Leute da, können wir das heute leider nicht machen. So, jetzt Bauer Jung, was wolltest du sagen? Das sehe ich anders. Ich hätte da einen Termin direkt, der sich da für so eine Aktion gut bieten würde, zum Beispiel nämlich der 11.06.2015, das ist nämlich der internationale Tag der Privatsphäre. Okay, und Christos, was wolltest du gerade noch sagen? Also ich, Christos? Hörst du mich nicht? Jetzt gerade eben wieder, aber ich gerade eben nur als ich verstanden. Ich gebe Monopol recht, dass wir über Aktionen auch mal reden. Also es, der ist absolut konform, also meiner Meinung. Es bringt nichts, dass wir eine PM machen, vorbereiten. Wir brauchen von den, wir brauchen auch Aktionen, die da laufen. Wir brauchen die Aktionen, die in den Freifunkgeschichten laufen. Das ist eine zukunftsorientierte Geschichte für uns Piratenpartei. Also wenn wir hier schon 200 Leute, 100 oder 50 oder was weiß ich, wie viele Leute wir sind, dann können wir darüber diskutieren. Also das empfinde ich schon als wichtig. Ob der Themenbeauftragte da ist oder nicht. Okay, ich habe da prinzipiell auch überhaupt kein Problem, damit wir das machen. Aber wenn, dann müsst ihr mir nochmal kurz tatsächlich ein Stichwort beziehungsweise ein, zwei Leitfragen geben, damit wir ordentlich in die Diskussion und Moderation einsteigen können, weil ich ansonsten komplett blank bin. Das war der Punkt. Okay, dann gebe ich dir eine Frage. Wenn die Piraten einen Themenbeauftragten oder einen Themenbeauftragte oder Themenbeauftragte benennen, frage ich, wie begleiten wir diese Benennung durch passende Aktionen, um es für die Presse interessant zu machen? Also ich würde da gerne nochmal an Monopol anschließen. Also nein, erstmal vielleicht kurz, ja, Geoffrey, das Öffentlichkeitsarbeitspunkt in der TO kam auf, als du diese Sitzung nicht da warst. Das hat auch mit dieser Formatänderung zu tun. Jetzt ist es halt schon relativ spät, dadurch, dass es halt nicht geändert wurde, aber es ist okay, ich finde es wichtig. Und es muss doch Aktionen in dem Bund ändern. Ich weiß aus Schleswig-Holstein. Es gibt überall kleine Aktionen, womit Freifunk irgendwas gemacht wird. Wir brauchen schöne Geschichten, Erfolgsgeschichten, schöne Fotos von Aktionen. Wo habt ihr was Gutes erreicht? Wo baut sich was Gutes an? Wir brauchen da Input. Um halt wirklich auch mit vielleicht Newswert zu unterfüttern. Die Piraten tun an x Stellen was. Ich glaube, es gibt einiges. Gut, das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, dann ist es tatsächlich eher eine Frage von, eher ein Problem des Fehlens einer zentralen Sammelstelle, beziehungsweise eines fehlenden Flows dafür. Jetzt sind die halt hier PolGFs aus relativ vielen Bundesländern, hoffe ich mal, anwesend. Und läuft denn bei euch was? Merkt ihr, was das auf diesem Gebiet irgendwas bei euch angeht? Habt ihr was gehört? Ich merke nur, dass du verflucht abgehakt ankommst wieder. Ja, aber der Sinn war klar. Und von fehlender Sammelstelle kann doch jetzt keine Rede sein. Dafür gibt es doch die Themenbeauftragten. Moment bitte nochmal kurz ein, nur von mir. Wenn wir jetzt freie Diskussion machen, dann wäre es mir ganz lieb, wenn ihr mir in den Mumble-Chat reinschreibt, sonst wird das unter Umständen irgendwann einmal zu sehr durcheinander. Aber abgesehen davon, das ist die Frage, ob wirklich die Themenbeauftragten so als offizielle Anlaufpunkte und Sammelstellen definiert sind, weil unter Umständen gehen dann einige Dinge wieder an den Bundesvorstand, einige an den Landesvorstand, einige an verwandte oder nicht verwandte AGs. Also die offizielle Definition ist, glaube ich, eher das Problem, so wie sich mir das... Oder Chris, wie stellst du dir das vor? Jetzt mal so den Chef gefragt sozusagen. Erstens bin ich nicht der Chef. Zweitens stelle ich es mir so vor, dass wir sammeln. Dass wir die Informationen sammeln. Wir können jetzt die Themenbeauftragten damit voll spammen, aber wir haben ein Team im Bund, die das machen kann. Das heißt, die Leute kriegen E-Mails, die werden das bearbeiten und werden das demjenigen Themenbeauftragten zur Verfügung geben. Dementsprechend habe ich halt vorhin gesagt, bitte schreibt das an Vorstand. Aber das bringt nichts, dass wir nur den Namen haben, sondern es wäre schön, dass wir brauchen Input. Ich kann mir jetzt alle KVs raussuchen, sitze 3 Tage am Rechner, wer irgendwas mit Freifunk macht. Aber dafür brauchen wir Informationen. Und dann können wir in die nächste Phase gehen. Ich erkläre es dir gerne oder auch allen anderen. Wir haben eine Kampagne vor über die Bundeswehrgeschichte, dass wir Freifunker nach vorne pushen. Dementsprechend brauchen wir aber vorher Informationen und das bringt uns nichts, wenn wir jetzt hier sagen, ja, wir haben einen Themenbeauftragten. Der Kerl ist, der ist seit 3 Tagen dabei oder seit einer Woche oder was weiß ich, wann wir ihn beauftragt haben. Ich will nicht, dass er dann sagt, nee, ich bin im Landtag und dann hat er einen Haufen Arbeit. Wir unterstützen ihn, wie wir auch jeden Themenbeauftragten bei solchen Sachen unterstützen. Ich brauche die Information von jedem kleinen KV, der sich mit Freifunk nebenbei hinsetzt. Und das ist ein geiles Thema, was wir haben. Selbst die blöde FDP, die SPD geht da dran. Und ich sehe da einfach die Möglichkeit, dass wir jetzt thematisch mit unserem Kernteam nach vorne kommen. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen vernünftig erläutert. Und nenne mich nicht noch einmal Chef, Geoffrey. War nicht böse gemeint, das war so als, weiß nicht, so Erster untergleichen gemeint. Du wolltest sagen, war nicht böse gemeint, Chef. Nein. Das traut mich nicht. Ich stehe groß. Gut, also, wir haben jetzt halt quasi, wenn ich das mal zusammenfasse, wir haben einen, der sagt, Themen sollten direkt an den Themenbeauftragten gehen, der andere, und zwar Christus in diesem Fall, sagt, es sollte eine zentrale Sammelstelle geben. Das heißt also, so nach Pro- und Kontra-Argumenten, wie können und wollen und sollen wir das jetzt entscheiden und festlegen? Ich weiß nicht, ob eine Abstimmung in diesem Fall wirklich Sinn macht oder irgendwie geartete weitere Diskussionen über diese beiden Möglichkeiten. Wir sind hier bei den Geschäftsführern, das heißt, wir brauchen keine Abstimmung. Wir sind die politischen Geschäftsführer mit den Themenbeauftragten dazu. Bitte einfach Sachen machen. Und Schnappi, wenn du nochmal so eine Scheiße twitterst, dann werde ich sauer. Wir sind hier bei der politischen Geschäftsführung, wir machen das einfach. Punkt. Monopol, könntest du irgendwie deine Ideen, die wir besprochen haben, hier einbringen? Es tut mir leid, ich weiß, dass du viel zu tun hast. Ich muss sagen, ich habe für Aktionen nicht wirklich viele Ideen. Ich habe Texte zusammengetragen. Ich werde morgen früh in aller Herkunftsfrühe zu einem Asylantenheim fahren und das fotografieren, weil ich dazu einen Beitrag habe, wie denen versucht wird, Internet zu verpassen. Aber zu Aktionen, das ist nicht mein Thema, weißt du? Okay, dann machen wir mal ein Brainstorming. Aktion, was können wir machen? Wortmeldung, bitte. Ja, danke. Ganz kurz, Dirk, weil du gerade Asylanten wohnen hast, ich bin es gerade am Zusammensuchen. Unter anderem zum Beispiel hier in Erfurt gibt es eine ziemlich starke Freifunkgeschichte. Die haben unter anderem das schon erreicht, dass ein in ihrer Nähe liegendes Asylantenwohnheim, das neu aufgemacht worden ist, jetzt angeschlossen haben. Die haben es hingekriegt, dass Familie- und Bürgerzentrum am Herreberg, wo auch in der Nähe jetzt kurzfristig eine Schule mit Asylanten belegt wurde, hingekriegt haben, dass die sich bereit erklärt haben, bei sich das zu installieren, sodass die dort auch partizipieren können. Ich bin im Augenblick dabei, wo gestern die Demo in Erfurt gelaufen ist, an dem neuen Asylantenheim in Erfurt Nord, sowas auch auf die Beine zu stellen. Da muss man bloß gucken, wer sich da noch bereit erklärt, den Router aufzustellen. Dass man aus solchen Geschichten wirklich was macht. Ich sammle dir mal die Informationen zusammen und gebe die da mal rüber. Und das könnte man ja verbreiten in andere Städte auch. Aber das sind ja schon Aktionen. Das ist doch schon eine Aktion. Finde ich super. Ja, wobei aber ich glaube, in Erfurt hauptsächlich vom sogenannten Bytespeicher bzw. von dieser Aktion ausgeht. Da sind natürlich auch Piraten und Ex-Piraten beteiligt, aber das ist, wie gesagt, die sind relativ eigenständig. Also ich meine, ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Ich hätte auch überhaupt nichts dagegen, wenn man durchaus auch über andere Projekte berichtet und da auch Ross und Reiter nennt, auch wenn sich da andere drum kümmern. Das kann man ja benennen und mit denen vielleicht sprechen, ob man das bringen darf. Es geht ja auch darum, das Thema letztlich auch zu unterstreichen. Und auch wenn andere gut Aktionen machen, warum sollten wir das nicht auch verhackstücken? Also ich habe es jetzt rausgetwittert mit der Option, bitte sendet das halt wirklich zu uns rüber. Es wäre wichtig. Und nächstes Mal werden wir das ein bisschen anders aufbauen, dass wir mehr mit Aktionen machen, mehr mit in die Richtung. Und mal zum Nachdenken, wir sind jetzt hier, was weiß ich, XY an Schlüsselstellen dieser Partei und da werden wir werden es rocken. Nach der Berichtsgeschichte eine Stunde werden wir was machen. Ja? Du bist der Chef. Alter, ich rufe dich gleich nochmal an, Kollege. Ich kann das Handy auch ausmachen, Badge. Dienstverweigerung. Ich glaube, wenn das hier die Folge ist, anfangen, den Dienst zu verweigern und das Fazit damit auch relativ endgültig feststeht, unabhängig davon, glaube ich, können wir jetzt für heute Schluss machen, oder? Ja, Chef. Ey, ich ruf dich gleich an. Oder gibt's noch Redebedarf dazu von deiner Seite, Christos? Nö, aus meiner Sicht nicht. Also ich denke mir, die Message ist als solches mitgenommen worden und gibt das an eure LVs weiter, KVs etc. in DRGs. Lass uns diese Kacke, die da die ganze Regierung momentan versucht, uns zu verarschen, mal ein bisschen nach vorne gehen. Lass uns mal ein bisschen Krach machen und ein bisschen Spaß haben. Ich denke, das wird schon lustig. Okay. Und so als Ankündigung, wir werden dann wahrscheinlich ab nächste Woche mal ein bisschen was an der Tagesordnung schrauben. Information an dich, Jobri, wenn ihr an der Tagesordnung schraubt, das Patch für nächste Woche ist schon generiert, dann müssen wir das dort nachtragen. Das würde ich dann machen, ja. Und nochmal kurz dem, warum denn jetzt an Vorstand? Klar kann man das irgendwann auch anders regeln, aber lass die drei sich doch auch selbst erstmal dann strukturieren und sich überlegen, wie sie es denn gerne technisch verarbeiten würden, diesen Input. Hätten sie gern irgendwas im Redmine, im UTRS oder also von daher erstmal an Vorstand. Und was ich sagen muss, hier sind so viele Menschen, die zuhören und es wird jetzt eine Idee reingebracht, lass uns im Thema Freifunk halt mal ein bisschen Attacke machen. Die Online-Redaktion hat auch schon Beiträge gesammelt und braucht halt auch noch ein bisschen lebendige Unterfütterung an manchen Stellen. Dass hier halt irgendwie nur drei Leute oder vier irgendwie was dazu sagen und alle das erstmal kommentarlos hinnehmen. Sag doch, das ist scheiße von mir aus auch, aber sag doch mal was. Also scheiße ist er bestimmt nicht. Ich finde es gut, aber ich kann zumindest keinen Input liefern, deswegen sage ich auch nichts. Außer halt der Termin, der mir eingefallen ist. Jobri? Ja? Da kam gerade die Anregung im Pad, eventuell ein Sammelpad aufzumachen für die Freifunkgeschichte. Das ist dann jetzt aber wieder eine Parallelgeschichte zu Anvorstand entschicken, weil dann haben wir wieder zwei Sammelstellen, oder? Wenn das so gemeint ist. Ja gut, wir könnten das ja so machen, wenn da aber jemand was einträgt, wenn wir die Änderungen sehen, dass wir das aus dem Team dann einmal wöchentlich oder so auch an den Vorstand schicken, dann geht da nichts verloren. Das ist theoretisch machbar. Die Frage ist, ob es nicht einfach wieder ein Eck ist, das zu viel wäre. Muss man sich jetzt überlegen. War ein kurzer Anlassstoff. Wie hattest du das nicht schon wieder beendet? Ein zweites Mal? Nein, offiziell immer noch nicht die Sitzung beendet. Deswegen sind wir streng genommen immer noch im Ablauf. Ja. Wir sind jetzt irgendwie immer noch im Nachgeplänkel zum Nachgeplänkel. Aber tatsächlich, Klaus, ich würde es tatsächlich, ich danke für die Anregung, aber tatsächlich glaube ich, dass es einfach einen zusätzlichen Button in eine Linie reinpackt, wo er eigentlich nicht wirklich Sinn hat, weil ich glaube nicht, dass es in der Hinsicht Sinn macht. Es erleichtert es ja nicht wirklich, weil wenn man den Leuten eine Mailadresse gibt und sagt, schick deinen Input dahin, und wenn man den Leuten einen Padlink gibt und sagt, schick deinen Input dahin, das gibt sich nicht mehr viel, glaube ich. Also das vereinfacht in der Hinsicht nichts. Höchstens, dass es keine Doppelungen mehr zulässt dann. Ja, das ist gar nicht ein schlechter Punkt, glaube ich. Wenn du so ein Pad machst, immer vorausgesetzt, es wird nicht getrollt, dann sieht man vielleicht schon, jemand was geschrieben hat, ergänzt nur noch Dinge, machst dadurch auch vielleicht besser und sonst hast du eine Doppelung drin, wo zwei Dinge an meinem Vorschlag geschrieben haben, die beide nicht so toll sind. Weißt du, wie ich meine? Aber Joffrey, für heute ist es eh ein bisschen zu spät. Ich würde sagen, das können wir am nächsten Montag auf der Strategiesitzung sollten wir uns nochmal treffen. Dann können wir das da abkaschern, oder? Ja, schon alleine, weil, was mir jetzt auch gerade noch eingefallen ist, wir das gerade eben schon mit der Bitte um Kontaktaufnahme zu der Vorstand-Ad-Adresse bereits jetzt halt rausgeschickt haben. Das heißt, jetzt würden wir sonst wieder widersprüchliche Informationen rausschicken. Also das macht das dann definitiv irgendwie zu verwurschtelt dann wieder. Dementsprechend, glaube ich, können wir hier für heute wirklich einen Strich ziehen und das dann nächsten Montag bzw. nächsten Dienstag wieder besprechen. Ich hätte noch eine kleine Anregung. Wenn wir Folien haben, die irgendwas erklären, sei es jetzt Freifunk oder BGE, sollten wir die auch vielleicht mal an die SG innerparteiliche Bildung geben, damit die wenigstens was haben, womit sie arbeiten können und das verteilen können, aufarbeiten, in geeignete Form bringen für die interne Schulung. Wäre doch auch noch eine Idee. Wäre auch noch eine Idee, ist dann aber wirklich eine Sache, die bei den Themenbeauftragten dann liegt, glaube ich. Dennoch wäre das ein Talking Point, den man den Themenbeauftragten mitgeben sollte. Die SG innerparteiliche Bildung baut sich gerade so ein bisschen wieder auf und ich glaube, über so ein bisschen Input im Sinne von hier könnt ihr direkt unterstützen, sind die, glaube ich, ganz dankbar oder wären die ganz dankbar. Das ist an sich ein sehr guter Punkt, denke ich. Kann jemand TM das bitte nehmen und ebenfalls an Vorstand-Ad schicken, einfach damit alles dann am Schluss zunächst mal bei derselben Adresse liegt, damit wir am Schluss so ein Input-Paket überreichen können, wenn die Themenbeauftragten quasi bereit sind, es zu nehmen. Macht das jemand und sagt kurz, dass er das macht, bevor es wieder niemand macht? Ansonsten schreibe ich die Mail jetzt heute Abend noch, damit der Input nicht verloren geht. Dann mache ich das noch, bevor das jetzt noch zu lange weitergeht, weil wir sind jetzt bei 20 nach 10, das heißt, es wird jetzt auch durchaus mal Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen, alleine weil die Aufmerksamkeitskurve leider immer weiter runtergeht, habe ich zumindest das Gefühl. Dementsprechend, falls es jetzt keine Zwischenrufe mehr gibt, würde ich die Sitzung jetzt dann schließen. Gut, dann der Schlussstrich sei gezogen, 22.16 Uhr ist die Zeit. Dann jetzt Bauer Jupp die Aufnahme wirklich beenden. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.